Professor Wiedemann, che è professore di Gießen, professore di Germanistica Gießen, non ha bisogno di essere presentato, vale per essere uno dei promotori della nuova onda della germanistica tedesca con riferimento alla prima età moderna, uno dei principali rappresentanti della quegli studiosi che hanno imposto nel dopoguerra l'attenzione sul tema della barocca letteratura. Lui però non ci parlerà di questo oggi, bensì ci parlerà di un tema che è più vicino al nostro, al tema del nostro seminario, cioè i discorsi della nazione tedesca di Fichte e i fondamenti del nazionalismo tedesco nel XIX secolo. Wiedemann sostiene di non essere un competente specifico di questo tema, in quanto egli si occupa da una decina d'anni di altre tematiche più settecentesche, più risalenti. Noi tuttavia siamo sicuri che riusciremo a ricavare dalle sue parole un grande beneficio. Naturalmente voglio dire fin d'ora un po' ad scusazione anche mia, insomma, di quelli che hanno organizzato il convegno, che il nostro tentativo di mettere insieme, di far confluire in un unico tavolo competenze proprio diverse di esperti, è un tentativo che presenta dei rischi di incomprensione, anche presenta dei rischi nel senso che non sempre si riesce a attaccare i vari pezzi, no, di lettura perfettamente l'uno all'altro. Ecco, così, ad esempio, l'inserzione del giurista ieri è stata un'inserzione importantissima, ma allo stesso tempo, per forza di cose, difficile anche da... E alla fine forse che riusciremo tutti ad avere un quadro più completo. Lo stesso può valere un po' anche per la dimensione storico-letteraria, che è rappresentata ora da Wiedemann, domani sarà rappresentata da Ossola, no? Tuttavia io credo che sia impossibile studiare un tema come quello delle immagini, dei modelli e dei miti tra due popoli rimanendo ancorati e chiusi, devo dire proprio questa parola, chiusi dentro alla sola storia politica, perché secondo me sarebbe questo anche non giusto. Quindi preferisco, mi pare, correre i rischi. Lo dico prima perché questo la vorrei che fosse presente fin dall'inizio anche nella lettura di queste ultime, nell'ascolto di queste ultime relazioni. Su di Enzimia che dice in Bisschen so esterna, questa introduzione un po' esterna, un bitte sehr, bitte mal. Spanno einige interne dabei, die stimmen und nicht stimmen. Ich bedanke mich jedenfalls bei Herrn Skierer sehr, dass er mich hierher gelockt hat, und das heißt aber ein ganz fremdes Terrain, denn ich bin weder Historiker, noch Philosoph, noch kenne ich das 19. Jahrhundert. Ich kenne lediglich ein wenig, habe mich beschäftigt ein wenig mit dem Nationalen, mit dem Nationalgeist, Thema in der Literatur des 18. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende. Nun, und da war es ja naheliegend, sich locken zu lassen über die Jahrhundertgrenze hinaus in diese frühe Zeit des Nationalismus. Allerdings, ich muss dazu sagen, zu Hause fühle ich mich da noch nicht. Das ist ja ein riesiger Bereich. Fichte steht durchaus nicht allein und hinter Fichte steht der gesamte deutsche Idealismus. Trotzdem, ich fand es eigentlich spannend und ich weiß, was ich in den nächsten Jahren dann, wenn ich meine Arbeit abgeschlossen habe, weiter tun werde. Ja, die, meine Damen und Herren, die, ich muss noch etwas sagen, ich leide seit 2-3 Monaten an einer galoppierenden Kurzsichtigkeit, die ich bisher überhaupt nicht hatte. Und habe versäumt, mir rechtzeitig eine Brille zu bestellen, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Und jetzt habe ich etwas Schwierigkeiten. Die Brille kriege ich erst nach meiner Rückkehr. Die erlebe ich also das letzte Mal beim lesen ohne eine solche Lesebrille. Sunt lacrimarium. Meine Damen und Herren, die neuere Historiografie neigt dazu, eine Geschichte des Nationalbewusstseins und des Nationalgefühls von einer Geschichte des Nationalismus im eigentlichen, im wirklichen Sinn zu trennen, und zwar als zwei Geschichten, die weniger nebeneinander herlaufen, obwohl auch das, als vielmehr aufeinander folgen oder sich ablösen. Die erstere, die angebliche Geschichte des Nationalgefühls, reicht vom jüdischen Erwählungsmythos und vom griechischen Hellenen-Barbaren-Gegensatz bis zur Nationalgeistdiskussion der Aufklärung, die übrigens weder in der Literaturwissenschaft noch in der Geschichtswissenschaft eine besondere Rolle spielt und auf Erlösung wartet, bis zur Nationalgeistdiskussion der Aufklärung. Also sie reicht von der frühen Antike bis ins späte 18. Jahrhundert, während die andere, also die Geschichte, die vorgebliche Geschichte des modernen Nationalismus, mehr oder minder punktuell, nämlich mit Rousseaus Idee der Volonté Générale und der Léveillant Masse von 1789, der französischen Revolution, einzusetzen scheint, um dann, wie Sie selber wissen, in einem gewaltigen Ausbreitungsprozess zu einem bestimmenden Aspekt des 19. und 20. Jahrhunderts zu werden. Ob es sinnvoll ist, zwischen diesen beiden Geschichtsabläufen, wenn sie überhaupt so funktionieren, noch eine Übergangsphase im Sinn eines Protonationalismus, was getan worden ist, anzusiedeln, der dann das 18. Jahrhundert oder aber längstens die Zeit zwischen 1500 und 1800 umfassen würde, hängt davon ab, wie weit sich die scharfe konzeptionelle und zeitliche Trennung überhaupt, wie ich schon sagte, vertreten lässt. Bekanntlich ist es ja nicht leicht, gewisse frühe Stammes- und Staatsideologien vom späteren sogenannten wirklichen Nationalismen zu unterscheiden. Und andererseits hat etwa diese vorgeblich letzte Erscheinung des Nationalbewusstseins, der kosmopolitische Patriotismus des 18. Jahrhunderts, eine lange Nachgeschichte, er ist heute eigentlich mehr oder minder Credo der europäischen Bildungsschichten. Nach den nationalistischen Bekenntnissen. Im Großen und Ganzen scheint es jedoch zutreffend, dass die älteren Erscheinungsformen nur auf sozialen Teilsolidaritäten beruhen oder besser noch an solche Teilsolidaritäten appellieren, etwa die des Adels, der Königspartei, der Priesterschaft oder der Gebildeten, und dass in ihnen politisches und religiöses Denken noch nicht auseinandergetreten sind, wohingegen der von 1789 ausgehende moderne Nationalismus in der Regel nicht nur die Gesamtheit des Staatsvolks und des ethnischen Volks meint, sondern diese Gesamtheit auch zu aktivieren vermag. Wobei die Frage, ob echt oder unecht, keine Rolle spielt. Also eine Frage der Propaganda ist. Und zwar, indem er nationales Interesse und nationale Solidarität zu sozialen Höchstwerten erklärt und ihnen einen quasi-religiösen oder ersatzreligiösen Charakter verleiht. Tatsächlich lässt sich in der Entwicklung der europäischen Neuzeit des Nationalismus, der Nationalismus als die Nachfolge- und Transformationsinstanz des vorangehenden Konfessionalismus verstehen, so wie dieser, der Konfessionalismus, den Universalismus des Mittelalters in Richtung auf neue Solidaritätsansprüche ihm abgelöst hatte. Aus der Christenheit wird die Glaubensgemeinschaft, aus der Glaubensgemeinschaft die nationale Schicksalsgemeinschaft. Soweit meine kleine und sehr simple Propädeutik des Nationalismusproblems, die, das müssen Sie mir nachsehen, als Fachfremden eher an mich selbst, den Philologen, gerichtet war, als an Sie, die Historiker. Wenn ich als Germanist und Literarhistoriker überhaupt eine Legitimation besitze, zu Ihnen über die nationalistische Programmatik bei Johann Gottfried Fichte zu sprechen, dann ist es die, dass in Deutschland des 18. Jahrhunderts die Sache der nationalen Mobilisierung, also das, was man einen deutschen Proto-Nationalismus nennen könnte, weitgehend in den Händen, also die Vorgeschichte zur Fichte, weitgehend in den Händen der Schriftsteller und Dichter lag und nur ausnahmsweise in denen der Professionellen, also der Juristen, der Reichspublizisten, wäre das Pendant zu den heutigen Historikern und Politologen. Im Großen und Ganzen wird man sagen dürfen, es gibt wenig konstitutive Argumente, Motive und Mythen im nationalen Diskurs des 19. Jahrhunderts, die nicht zwischen 1750 und 1800 von Autoren wie Klopstock, Herder, Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis, Friedrich Schlegel und Wilhelm von Humboldt vorgedacht worden wären, zum Teil erfunden worden sind. Und auf dieselben Namen geht zurück, dass in Deutschland die zunächst beträchtliche revolutionäre Sympathie und auch der beträchtliche revolutionäre Impetus von 1789 relativ bald in das Ideologem einer deutschen Kulturmission umgeleitet wurde, was den Kompensationscharakter von Kultur, wie er bekanntlich überall besteht, in Deutschland dann in der Folge ein viel zu starkes Gewicht verlieh, also vergleichsweise jedenfalls zu anderen Nationen ein viel zu starkes Gewicht verlieh, und das auf Dauer, vielleicht fast bis heute, wir Germanisten glauben da nicht mehr dran, aber andere meinen, das sei immer noch so. Und schließlich und drittens haben die oben genannten Dichter und Schriftsteller auch den pädagogischen Fundamentalismus vorgeprägt, der dann in den nationalistischen Traktaten eines Fichte, Arndt, Kleist, Görres, Jahn eine so beherrschende Rolle spielt. Damit aber, meine Damen und Herren, ist auch die Perspektive vorgegeben, aus der ich diese oft genannten und zu oft analysierten Reden an die deutsche Nation allein betrachten kann. Ich werde weder der Frage nachgehen, wie die berühmte fichtische Identitätslehre oder seine nicht weniger berühmte Freiheitsmetaphysik, die Fachleute dann sagen, das darf man gar nicht trennen, seine Freiheitsmetaphysik mit der Argumentationslinie der Reden an die deutsche Nation zusammengeht. Das wurde oft und gründlich getan, am besten zuletzt von Bernhard Wilms 1967 und von Carla Di Pasquale 1977. Und ebenso wenig werde ich mich um die Einordnung der Reden in die politische Theoriegeschichte bemühen. Das ist von Meiniger über Nipperdey und Wähler noch viel öfters geschehen. Anstattdessen werde ich versuchen zu zeigen, an welche kulturkritischen und kulturideologischen Denktraditionen Fichte bei seiner nationalistischen Konversion anschließt und wie er diese für seine spezifischen Absichten transformiert. Also wenn Sie so wollen, betreibe ich eine Art von Mentalitätsgeschichte oder eine Art von Mythenkritik. Ich habe allerdings vorgegriffen. Machen wir uns zunächst klar, aus der Perspektive einer europäischen Nationalismusgeschichte gibt es in Deutschland eigentlich nur ein echtes Analogon zur französischen Massenerhebung von 1789, nämlich die Erhebung von 1813 gegen Napoleon, so unterschiedlich sie auch in ihrem Charakter gewesen sein mag. Und ähnlich verhält es sich wohl mit Rousseau und Fichte. So wie Rousseaus Contrat social für Frankreich, so sind Fichtes Reden an die deutsche Nation von 1807-8 für Deutschland eine Art von Gründungsmanifest eines bislang unbekannten nationalen Solidaritätswillens. Jedenfalls die Forderung eines solchen Solidaritätswillens. Und vergleichbar sind diese beiden Traktate auch in ihrer Anfälligkeit für widersprüchliche und totalitäre Schlussfolgerungen, wobei man allerdings schon jetzt sagen darf, dass Fichte seinen bedeutenderen Vorgänger diesbezüglich um einiges übertrifft. Lassen Sie mich auch noch einmal, Sie die Historiker, an die äußeren Umstände der Reden erinnern. Seit 1803/4 sah sich das Deutsche Reich in der fatalen Lage, von außen genauer noch von einem selbsternannten Gegenkaiser, Napoleon, neu organisiert zu werden. Durch die sogenannte Säkularisierung und die sogenannte Mediatisierung waren die kleineren, und das heißt damals, oder es hieß immer in der Geschichte, die reichsteueren Herrschaften, aufgelöst und den größeren Territorien zugeschlagen worden, deren Fürsten sich dafür freilich nun Frankreich verpflichten mussten. Der Preis war der Rheinbund von 1806. 1805 besetzte Napoleon Wien und besiegte wenig später bei Austerlitz das vereinigte oder vielmehr schlecht vereinigte österreichisch-russische Heer, worauf er, nachdem er seine südwestdeutschen Verbündeten zum formellen Austritt aus dem Reich veranlasst hatte, wie er seinen Verein heißt, am 6. August 1806 auch die formelle Auflösung des Reichs selbst erzwingen konnte. Danach wandte er sich gegen Preußen, wo er gewissermaßen parallel, analog zu Austerlitz, einen glänzenden Sieg bei Jena und Auerstedt errang. Gegen Preußen, das militärisch wie politisch kaum bessere, eigentlich schlechtere Figur noch als Österreich machte. Die Führungsschicht erwies sich als unzuverlässig, der König als kopflos, so dass schließlich der bittere Frieden von Tilsit im Juli 1807 durchaus als das Strafgericht eines gerechten Gottes erscheinen konnte. Deutschland, oder besser die Teile des einstigen Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, waren im Dezember 1807, Tilsit Juli 1807, die Reden an die Deutsche Nation beginnen im Dezember 1807, als Fichte im Hörsaal der Deutschen Akademie zu Berlin, im runden Hörsaal, wie immer betont wird, seine Rede war allerdings eckig, der Preußischen Akademie zu Berlin seine Reden begann, in der Tat auf einem Punkt tiefster innerer Zerrüttung angelangt war. Ich glaube, es ist wichtig, sich an diese Details zu erinnern, um das heute teilweise schwer erträgliche Pathos, mit dem die Reden beginnen und in das sie immer wieder zurückverfallen, wenigstens partiell zu verstehen. Fichte glaubte ja, wie wir gleich sehen werden, dem politischen Zusammenbruch seines Landes als bedeutungsvollen Punkt einer geschichtsphilosophisch verstandenen Weltgeschichte deuten zu können. Und so beginnt er denn im biblischen Ton des Bußpredigers, nicht ohne gelegentlich apokalyptische Bilder oder eben, wie das Propheten an sich haben, heilsgeschichtlichen Trost einzustreuen. Natürlich hat das nicht nur mit dem politischen Zeitpunkt und dem Erlebnis der nationalen Demütigung zu tun, sondern ebenso mit der charakterlichen Eigenart des Redners selbst, die bekanntlich impulsiv war, zum radikalen Gedanken neigend und durchaus nicht frei von Anführer- und Weltbeweger-Fantasien. Ich zitiere Ihnen eine der wenigen kritischen Äußerungen über seine Person, einer ansonsten ausgezeichneten Autorin, Gertrud Bäumer von 1912, meine ich. Er ist ein kluger, tiefsinniger, ungeschliffener, eigenbrötlerischer Bauer, geht wunderliche, eckige Wege, findet in umständlichen Abwägungen über sich und die anderen immer das Verkehrte, das er schwerfällig durchführt, ein unbehaglicher, einsamer Gesell. Und dabei von einer wunderlichen, in seiner Lage beinahe grotesken Idee besessen, wirken zu wollen, Führerschaft zu gewinnen, die Welt zu bewegen, also von einer scheinbar unsinnigen und unglücklichen Liebe zur Praxis. Ein deutscher Idealist. Ich habe das rausgegriffen. Erstmal, weil doch viel Wahres drin ist, und B, weil das sehr selten ist. Kritische Auseinandersetzung. Es gibt doch eine unerhörte nationale Loyalität zu, wenn man die Literatur durchforscht, bis hin zu Habermas, zu Fichte. Was verständlich ist und allerdings auch nicht. So wird man wohl sagen können, dass für diese Mischung aus Kant, deutscher Michel und Savonarola, deren Faszinationskraft bis heute ungebrochen zu sein scheint, dass für diese Mischung der historische Augenblick von 1807-8 der denkbar willkommenste und auch der denkbar verführerischste war. Fichte hat ihn denn auch nicht vorbeistreichen lassen und sich mit einem beträchtlichen Maß an Zivilcourage öffentlich exponiert. Bekanntlich hielt er seine 14 vom Franzosen- und Fürstenhass diktierten Vorlesungen unter den Augen einer schwer berechenbaren Besatzungsmacht, so dass seine Befürchtung, er könne das Schicksal des patriotischen Buchhändlers Palm aus Erlangen erleiden, also Erschießung, sicher nicht ganz abwegig war. Auch von daher lag also ein gewisses Pathos, eine gewisse Erregtheit nahe, so dass man sich wohl hüten muss, der Redeweise Fichtes insgesamt Theatralik oder gar Unaufrichtigkeit zu unterstellen. Im Übrigen hält sich der prophetische Ton durchaus nicht über das Ganze der Reden hinweg durch. Es folgen nämlich sehr bald relativ nüchterne und komplizierte philosophische Ableitungen oder aber soziologisch-pädagogische Spekulationen, die schließlich letzten drei Reden in einem Agitationsstil eher forensischen Charakters ausklingen. Allerdings zieht sich durch alle diese Ausdrucksschichten, also alle diese Stilebenen, die er anschlägt, wie eine Arbeit gezeigt hat, eine Analyse gezeigt hat, ein religiöser oder pseudoreligiöser Wortschatz und ein appellativer Grundgestus, so dass die Reden an die deutsche Nation gattungstypologisch viel eher zur Predigt hin tendieren als zur forensischen Rhetorik, obwohl das immer wieder von unseren Philosophen und Politologen behauptet wird. Aber offensichtlich lesen sie Cicero zu anderen Zeiten, nicht neben, vergleichend neben Fichte. Fichte wollte ja im Übrigen geistlicher Theologe werden und hat ja auch andere Schriften im Stil von Predigten geschrieben. Das, ich sage das nur in Parenthese, dass genau zum gleichen Zeitpunkt etwas später auch politische Fastenpredigten an Deutschland geschrieben wurden oder Friedenspredigt an Deutschland. Und das war Jean Paul, der genau die Gegenposition, nämlich die spätaufklärerische, wenn Sie so wollen, vertritt und dessen Predigten ausgesprochen, für meinen Begriff, ausgesprochen forensische Reden sind. So dass man vor der merkwürdigen Situation steht, vor der merkwürdigen Beobachtung steht, dass in Deutschland damals der, der ernst reden will, der predigen will, seine Predigten Reden nennt, und der, der kritisch sein will, seine Reden Predigten nennt. Ich möchte das nicht kommentieren. Nun, ich werde die Reden an die deutsche Nation auf drei Aspekte reduzieren, hier in meiner Analyse. Zunächst behandeln, und zwar kurz, das Verhältnis von geschichtsphilosophischem Rahmen und aktueller Situation, sodann etwas länger Fichtes Auffassung von Deutschland und von Deutschheit und schließlich einen Blick werfen auf sein Programm, auf sein pädagogisches Programm einer nationalen Volkserziehung. Ad 1, also zum geschichtlichen beziehungsweise weltgeschichtlichen Augenblick. Es ist bezeichnend für den Kant-Schüler und Geschichtsphilosophen Fichte, dass er seine Reden nicht etwa mit einer eindringlichen Vergegenwärtigung der politischen Ereignisse und des nationalen Elends beginnt, sondern mit einem Zuordnungsversuch des gegenwärtigen Geschehens zum Erfüllungsplan der Menschheit oder Weltgeschichte. Bei diesem Versuch entdeckt er nun in der Tat Großes. Zunächst einmal entdeckt er das von Reinhard Koselleck für diese Epoche so wichtig erachtete Phänomen der Beschleunigung. Ich zitiere, mit uns geht mehr als mit irgendeinem Zeitalter, seit es eine Weltgeschichte gab, die Zeit Riesenschritte. Mit uns geht die Zeit Riesenschritte. Mehr als es je der Fall war. habe er noch, so argumentiert er, in seiner 1804, 1805 an gleicher Stelle gehaltenen Vorlesung, ebenfalls ein berühmtes Werk über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, zeigen können, dass, ich zitiere, unsere Zeit in dem dritten Hauptabschnitte der gesamten Weltzeit stehe, welcher Abschnitt den bloßen sinnlichen Eigennutz zum Antriebe aller seiner lebendigen Regungen und Bewegungen habe und damit, wie es an anderer Stelle heißt, das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit verkörpere, so müsse er heute, nach 3 Jahren, konstatieren, dass diese Selbstsucht sich inzwischen durch ihre Verabsolutierung selbst vernichtet. Das ist der Terminus technicus, den er benutzt. Selbst vernichtet. Allerdings darüber auch ihr selbst, das meint ihr politisch, die politisch-nationale Selbstständigkeit verloren habe. In dieser Situation des Identitätsverlustes aber stelle sich im Grunde nur eine einzige Frage, nämlich die, ob die Identität, die nationale Identität, damit ein für alle Mal verloren sei, also Deutschland, wie es seine bisherige Politik ahnen lassen konnte, in anderen Staaten und Völkern aufgehen würde, oder ob diese Identität wieder zu gewinnen sei, welches Letztere freilich bedeuten würde, dass es eine qualitativ völlig neue Identität sein müsse, die a. nicht politisch und b. dem neuen Gewalthaber kein Ärgernis sein dürfe. Auch das ist durchaus im Hinblick auf die Welt- und Menschheitsgeschichte verstanden, denn Fichte spricht von einer neuen Zeit und einer neuen Welt, die hier zu erscheinen hätte, und fügt auch gleich die bebende Frage an, ob es dieses Neue der Geschichte überhaupt geben könne, ob das überhaupt denkbar wäre. Diese Frage ist natürlich bei ihm rhetorisch, weil sie ausschließlich an ihn selber gerichtet ist, den Geschichtsphilosophen und Geschichtsdemiurgen, und er beantwortet sie denn auch sogleich. Ich zitiere, ich meines Orts halte dafür, dass es eine solche Welt, eine solche neue Qualität gebe, und es ist der Zweck dieser Reden, ihnen das Dasein und den wahren Eigentümer derselben nachzuweisen und die Mittel ihrer Erzeugung anzugeben. Und gleichsam erschrocken über die nüchterne Mitteilung eines so bedeutenden Sachverhalts, wiederholte dasselbe nochmals im prophetischen Ton des deutschen Kathedermandarins, habe er nämlich in der vergangenen Vorlesung die gegenwärtige Zeit auf den Begriff gebracht, nämlich auf den Begriff der vollendeten Selbstsucht des Eigennutzes, so böten seine neuen Reden die Fortsetzung dazu, zitiere, indem sie enthüllen werden das neue Zeitalter, das der Zerstörung des Reichs der Selbstsucht durch fremde Gewalt unmittelbar folgen kann und soll. Mir ist nicht gelungen, diesen prophetischen Rhythmus reinzulesen, aber er ist wohl drin. Gestern ist nicht noch gelungen. Nun, wir wissen oder ahnen zumindest, wie dieses neue Zeitalter beschaffen sein wird. Es wird nicht das eines neuen Staates, sondern das eines neuen Menschen mit einem neuen Gemeinsinn sein, was allein gelingen wird und kann durch eine Kollektiverziehung des ganzen Volkes zur wirklichen, zur eigentlichen Deutschheit. Darauf kommen wir gleich noch separat. Fragen wir zunächst nach dem Charakter jenes merkwürdigen geschichtsphilosophischen Demiurgentums, um nicht zu sagen jener Hybris, die uns aus Fichtes geschichtlicher Argumentation entgegentritt. Nun, er geht, wie wir wissen, auf Kant zurück, nach welchem der Geschichte als dem bloßen Wissen von der amorphen Vielfältigkeit des Faktischen eine Geschichte a priori oder eine Menschengeschichte oder eine Geschichte der Freiheit gegenübersteht. Diese Geschichte a priori oder Menschheitsgeschichte beruht auf der Vernunftannahme, dass der Natur ein verborgener Plan der Vervollkommnung innewohnt, nachdem die Menschen mit dem Voranschreiten der Zeit aus dem naiven Status des instinktiven Lebens sukzessive in den der Vernunft und der Freiheit geleitet werden. Kant freilich weiß, dass dies zunächst nur eine philosophische Hypothese ist und dass diese Hypothese der bestätigenden, wie er sagt, Geschichtszeichen bedarf, um geglaubt werden zu können. Aber für ihn, für Kant, gibt es solche Zeichen, zum Beispiel die Französische Revolution. Ganz abgesehen davon, wie er sagt, dass ohne eine solche Geschichte a priori die empirische Geschichte chaotisch bliebe. Also für die geschichtliche, für das geschichtliche Normenproblem ganz entscheidend. Fichte hat seinem Charakter gemäß unterhin Anstellung aller Kantschen vor sich dieses Modell radikalisiert. Für ihn hat der Philosoph gewissermaßen das Monopol auf die Sinnfüllung, wie er sagt, der Zeitreihe, also der Geschichte. Ihm, dem Philosophen, ist nicht nur die Reflexion auf einen etwaigen Geschichtssinn abverlangt, sondern unter Berücksichtigung der geschichtlichen Fakten die Konstruktion und Erklärung des Weltplans selbst, und zwar auch prognostisch, also auch auf die Zukunft hin. Zitiere, wer es einmal unternommen hat, seine Zeit zu deuten, der muss mit seiner Deutung auch ihren Fortgang begleiten. So heißt es ganz am Anfang schon in den Reden. Und das ist höchst konkret gemeint. Was die jeweilige Gegenwart betrifft, so sucht Fichte sie in einer Art psychohistorischem Strukturalismus jeweils auf eine dominante, bewegende Kraft festzulegen. 1804-5 ist das Prinzip der Selbstsucht. 1807-8 ist das nun das Bewusstsein der Vernichtung derselben. So sagt er, unsere Zeit ist, bedeutend, unsere Zeit ist die Zeit der Vernichtung der Selbstsucht. Unsere Zeit ist die Zeit der Selbstsucht. Das ist gewissermaßen ihr bewegendes Prinzip, ihre Essenz, ihr Strukturmotor, ihr struktureller Motor, das energetische Element in ihr, das energetische Prinzip in ihr. 1807-8 also ist es das Bewusstsein der Vernichtung dieser Selbstsucht und damit zugleich ein besonders offener Entwicklungsmoment, eine menschheitsgeschichtliche Entscheidungssituation. Wir können nicht im Einzelnen verfolgen, wie dieses Konzept von Fichte zwischen Lessing, Herder, Kant und Schiller einerseits und Hegel andererseits eingebettet ist. Hingegen scheint es mir lohnend, auf die Dramaturgie des fichtischen Weltplans und auf seine merkwürdige Analogisierung von Menschheits- und Nationengeschichte einen Blick zu werfen. Machen wir uns klar. Von Lessing über Herder zu Schiller war das Geschichtsdenken darum bemüht, seine eschatologischen und religiösen Anteile und, wir können sagen, Restbestände so weit wie möglich zu mildern, zu reduzieren, wenn nicht sogar zu tilgen. Die Geschichte wird mehr und mehr zur Schule für den aufgeklärten Einzelnen, für den Weltbürger oder da, wo die Rolle der Völker und Nationen mitgedacht wird, wie bei Herder, ich zitiere, zur Schule des Wettlaufs zur Erreichung des schönsten Kranzes der Humanität und der Menschenwürde. Das scheint bei Fichte mit seiner diesseitigen Freiheitsutopie und seinem Hass auf die christliche Jenseitsorientierung im Grunde nicht anders. Umso erstaunlicher ist dann, wie sehr er bei seiner Interpretation des Zeitgeschehens auf christliche und alttestamentarische Muster zurückfällt. Lessing zum Beispiel, seine Erziehung des Menschengeschlechts, versucht, die alten eschatologischen Muster zu säkularisieren, sie zu einer Art Form von Pädagogik zu machen. Fichte hätte das nicht mehr nötig, nach allem, was zwischen Lessing und ihm war. Fichte geht den Weg, wie ich meine, umgekehrt. Es gibt keinen Zweifel, dass die Proklamation eines Zeitalters der vollendeten Selbstsucht bei ihm aus einer lebenslangen Abrechnung mit den deutschen Fürsten und dem deutschen Fürstenstaat hervorgegangen ist. Und ähnlich lässt sich die Prognose von der endgültigen Selbstvernichtung dieser Selbstsucht psychologisch natürlich als der Wunsch deuten, diese Fürstenherrschaft ein für allemal beendet zu sehen. Doch den Modellcharakter seiner Deutung übernimmt Fichte offensichtlich aus der Geschichte des jüdischen Volkes. Abfall von Gott, nationaler und moralischer Identitätsverlust in der babylonischen Gefangenschaft, Rückbesinnung auf die wahren nationalen Werte und Rückkehr, natürlich durch die Propheten, und Rückkehr ins Land der Väter, also zu den Ursprüngen. Diese Kontrafaktur wird bestätigt durch eine weitere Beobachtung, nämlich die von Fichte nirgendwo gerechtfertigte Praxis, die Menschheits- und Weltgeschichte aus der Geschichte einer einzelnen Nation bzw. eines einzelnen Volkes herauszulesen. Auch hier könnte man natürlich auf das Geschichtsdenken des 18. Jahrhunderts zurückweisen. Herder hatte bekanntlich die Lehre von der Translatio Studii erneuert, also die Lehre von der Wanderung der Kulturhegemonie von Volk zu Volk, die in Anlehnung an die Lehre von der Translatio Imperii gebildet war, ohne sie ganz mit ihr zu decken. Schiller, Hölderlin, Friedrich Schlegel und Humboldt haben von dieser Vorstellung her dann sogar eine besondere zeitgenössische Kulturmission Deutschlands abgeleitet, und Hegel hat diese Lehre so weit generalisiert, wieder ins Allgemeingeschichtliche zurück transponiert, dass er behaupten konnte, dass die Geschichte selbst von einem Volk zum anderen übergehen könne oder übergehe. Das sind ja auch nicht ganz unplausible Theorien, aber sie haben nichts mit dem Mythos von einem auserwählten Volk zu tun. Ganz anders hingegen Fichte. Hier gibt es, jedenfalls in den Reden von 1807-8, in der Tat nur ein wesentlich agierendes Volk inmitten von Statistenvölkern. Damit sind wir freilich schon mitten im Punkt 2 unserer Betrachtung. Festzuhalten bleibt vorerst, dass Fichte da, wo er sich mit geschichtsphilosophischen Mitteln der Sache der Nation widmet, dass er da hart errungene säkulare und kosmopolitische Positionen der deutschen Aufklärung preisgibt und handfeste Remythisierung betreibt. Nach 1804, in den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, hatte er durchaus kosmopolitisch argumentiert und behauptet, dass nur der jeweils vollkommenste Staat, das Freiheit wollende Individuum an sich fesseln könne. Also gewissermaßen eine wandernde Nationalität wird hier offeriert, dass nur der jeweils vollkommenste Staat, moralisch vollkommenste Staat natürlich, das Freiheit wollende Individuum an sich fesseln könnte. Und selbst noch in der Erlanger Universitätsplan von 1805-6 hatte er, also zwei Jahre vorher, hatte er einen dumpfen, spartanischen, von einem weltbürgerlich-attizistischen Patriotismus unterschieden, durchaus noch Geist des deutschen Spätaufklärung. Jetzt, 1707-8, gibt es für ihn nur noch ein rettendes, den Glauben an eine Art nationaler Gnadenwahl. A2. Fichtes Theorie vom deutschen Urvolk und von der Deutschheit. Fichte hat so ein Programm der nationalen Wiedergeburt selbst in der ersten Rede bündig formuliert. Ich zitiere: So ergibt sich denn also, dass das Rettungsmittel, dessen Anzeige ich versprochen, bestehe in der Bildung zu einem durchaus neuen und bisher vielleicht als Ausnahme bei Einzelnen, niemals aber als allgemeines und nationales Dagewesenen selbst und in der Erziehung der Nation, deren bisheriges Leben erloschen und Zugabe eines fremden Lebens geworden zu einem ganz neuen Leben, das entweder ihr ausschließendes Besitztum bleibt oder, falls es auch von ihr aus an andere kommen sollte, ganz und unverringert bleibt bei unendlicher Teilung. Etwas kompliziert formuliert, das sind also diese philosophischen Zwischenpassagen, die nur sein doch eher feuilletonistisches Publikum oder sein eher gemischtes Publikum absolut ignoriert. Absolut ignoriert. Mit einem Wort, eine gänzliche Veränderung des bisherigen Erziehungswesens ist es, was ich als das einzige Mittel der deutschen Nation, ihr Dasein zu erhalten, im Vorschlag bringe. Dieses kollektiv noch nie dagewesene, unteilbare Absolute, das angeblich durch Erziehung kreiert werden kann, ist dann später die Deutschheit. Ich muss das gerechterweise jetzt schon sagen. Ich lasse die ganzen Vergleiche mit seiner Identitätsphilosophie, wo ja dieses berühmte transzendentale Ich Fichtes auch als Ichheit definiert wird, sodass das eine Analogiebildung hier von Deutschheit ist. Das muss man sich klar machen. Ichheit hat überhaupt keinen negativen Beigeschmack. Deutschheit hat einen negativen Beigeschmack. Eigentlich müsste man ehrlicherweise das leisten. Das geht einfach nicht, denn das ist ein Vortrag für sich. Und das ist einfach immer zugetan worden. Das ist eigentlich die gängige Aufgabenstellung bei Fichte. Wie verhält sich seine Reden an die deutsche Nation zu seiner Transzendentalphilosophie, zu seiner Identitätsphilosophie? Was hat es nun mit dieser Deutschheit auf sich? Nun, wie wir aus dem vorangegangenen Zitat ersehen konnten oder nicht ersehen konnten, offensichtlich zweierlei. Erstens, einmal handelt es sich darum, dass der individuelle Volks- und Nationalcharakter der Deutschen ermittelt werden soll, was im Jahre 1808 wahrhaftig nichts Neues und Außergewöhnliches ist, sondern seit Voltaire, Espiard und Montesquieu, also seit rund 60 Jahren, eher als eine europäische Modeerscheinung gelten darf, nämlich dass man nach dem Nationalcharakter in einem empirischen Sinn oder in einem essentiellen Sinn fragt. Die Nation bzw. die nationale Verfassung, ich möchte allerdings lieber sagen, die nationale Verfasstheit, war, weil es der weitere Begriff ist, war um 1750 nach längerer Vorgeschichte, die Namen, die das in Gang gesetzt haben, sind Saint-Evremont, Murald Montvillon und mit Hilfe einer empirisch gewordenen Wissenschaftlichkeit gewissermaßen in den Adelsstand oder in den Notstand der Individualität erhoben worden. Das ist auch der Geschichtswissenschaft viel zu wenig geläufig, glaube ich jedenfalls, wie ich lese, diese Individualisierung des Staatsgedankens im frühen 18. Jahrhundert und seine hochinteressante Vorgeschichte. Für Deutschland, wie gesagt, wird der entscheidende Name Montesquieu. Der wird die Übersetzungsfigur, obwohl auch die anderen gelesen worden sind, wird nicht Voltaire, das ist mir wichtig zu sagen. Voltaire hat die Deutschen immer gereizt, was seine guten Gründe hat, auf die ich hier nicht eingehen kann. Nun, diese Theorie vom jeweiligen Geist, Esprit, der Nation bringt beträchtliche Bewegungen ins politische und kulturelle Denken der Epoche, und zwar auch und vor allem in Deutschland, wo man sich ja einzugestehen hatte, dass die fast 200-jährige politische und kulturelle Orientierung an Frankreich offensichtlich, wenn man Montesquieu ernst nahm, eine Fehlentwicklung gewesen war, eine Art Verleugnung oder sogar eine Art von törichter Verweigerung von Identität. Nun, Fichte knüpfte mit seiner Bestimmung des deutschen Nationalcharakters allerdings nicht an Voltaire oder Montesquieu, sondern, wie mir im Lauf meiner Beschäftigung, meiner sehr kurzen Beschäftigung mit seinen Reden deutlich wurde, ganz intensiv an Johann Gottfried Herder, an den wichtigsten deutschen Montesquieu-Rezipienten, der bekanntlich die französische Auffassung ihn dahin uminterpretiert hat, und Verfassung oder Verfasstheit in einem aktuellen Sinn geprägt, also kulturell, religiös etc., durch die institutionellen Ordnungen, als durch Indizien, also durch Indizien des Hier und Selbst, als vielmehr durch die spezifischen Lebensbedingungen der Frühgeschichte eines Volkes, also doch biologisch, genetisch. Das ist jetzt also das Volk, gegen den Staat und die etwas vage Aura der Ursprünglichkeit gegen den Augenschein des zivilisatorischen Status. Und hier hakt auch Fichte ein, wie wir gleich sehen werden. Aber wie unser Zitat gezeigt hat, hatte die Sache des deutschen Nationalcharakters, oder besser der Deutschheit, für Fichte noch einen zweiten Aspekt. Sie war einerseits etwas Individuelles, andererseits etwas Absolutes, welches dadurch, dass es von anderen übernommen wird, erstmal die Vorstellung besteht, es kann übernommen werden, aber dadurch, dass es von anderen übernommen wird, was Fichte übrigens durchaus begrüßenswert erscheint, nichts von seiner Besonderheit und Absolutheit verliert. Wie ist nun dieses Paradox vorstellbar? Nun, um das zu erklären, geht Fichte in die germanische Frühzeit zurück, genauer in die Zeit der germanischen Völkerwanderung. Damals seien für Fichte von allen germanischen Stämmen und Völkern allein die Deutschen und die Skandinavier, die zählt er selbstredend dazu, allein die Deutschen zu Hause in ihrem Stammland geblieben, während die anderen sich über ganz Südeuropa ergossen, dort die ermüdeten romanischen Völker der Spätantike besiegt und neue Staaten gegründet hätten. Dieses Faktum für sich genommen ist für Fichte noch nicht problematisch. Im Gegenteil, es spricht eher für die unverbrauchte kulturelle Potenz der damaligen Germanen. Problematisch sind erst zwei andere Aspekte, nämlich erstens, dass nur die Deutschen und allen germanischen Stämmen ihre eigene ursprüngliche Sprache und zweitens nur sie die alte germanische Lebensform des, ich zitiere, Staatenbundes unter einem beschränkten Oberhauptes, also die sogenannte deutsche Libertät, eine Art von Gewaltenteilung, behalten hätten. Alle anderen hingegen hätten a. ihre Sprache entweder aufgegeben oder zumindest vermischt. Die germanische Sprache spricht von da immer von Neulateinern. Das sind die neulateinisch sprechenden germanischen Völker, wo die Ausländischen das Umland verlassen haben. Und b. die, also einerseits, das sind die Völker, die ihre Sprache entweder aufgegeben oder zumindest vermischt haben. Und b. sich zur Verfassungsform der Monarchie oder der romanischen Monarchie entwickelt haben. Fazit: Unter allen relevanten politischen und kulturellen Nationen Europas seien es nur die Deutschen, die noch ihre Ursprache sprechen. Das aber ist für Fichte entscheidend. Denn nicht Klima und Geografie seien es, die den Charakter eines Volkes oder einer Nation essentiell prägten, ja nicht einmal die ethnische Unvermischtheit, das gibt dazu, alle Völker Europas seien ein bisschen mehr oder weniger mischt, sondern die Sprache als das entscheidende Bildungselement. Sprache ist für Fichte Aktualisierung von Natur. Sie behält in ihrem eigenen Wachstumsprozess stets ihre ursprüngliche Einheit, ihre natürliche Einheit, bewahrt im Wachstum auch das Leben und die Erfahrung eines Volkes auf und versorgt das Erkenntnisvermögen eines Volkes stets mit lebendiger Wurzelkraft. Wird die kontinuierliche Entwicklung einer Sprache eines Volkes unterbrochen, indem anderswo gewachsene, anderswo entstandene Zeichensysteme ganz oder teilweise übernommen werden, dann gerät etwas Totes, etwas Nicht-Eigenes in die Bildung eines Volkes und beschädigt vor allem das metaphorische und begriffliche Vokabular und damit natürlich auch das Vermögen zu philosophischer und literarischer Ursprünglichkeit, ja überhaupt zu einer lebendigen und unendlich entwicklungsfähigen Kultur, wie das eben die Deutschen als das Urvolk haben. Ich habe das sehr, sehr verkürzt. Der Sprachteil ist ausführlich und besonders wichtig ist die Rolle dieser metaphorischen und begrifflichen Wortbildungen, also gewissermaßen die Form der indirekten Rede, denn in die ist eben das ganze Leben die ganze Erfahrung eines Volkes von seinen Anfängen, von seinen Bewusstseinsanfängen her eingegangen. Und wenn das gekappt ist, wenn dieses Begriffsvokabular und dieses metaphorische Vokabular verfremdet ist, dann ist auch der Erfahrungsgehalt reduziert und dann gibt es keine wirkliche optimalen Erkenntnis- und philosophischen Wahrnehmungskonditionen. Das aber, dass das alles stimmt, ist das Wesensmerkmal der Deutschheit, während alle anderen Nationen, und wir müssen jetzt schon immer uns klar machen, alle anderen germanischen Nationen, die nur fremd geworden sind, die fremd gegangen sind, sich mit ihrer Sprach- und Kulturdefizienz eben abfinden müssen. Bis hierher bewegt sich die Argumentation fast noch in den Bahnen der Tradition. Eine ähnliche Erklärung der deutschen Sprache und ihrer besonderen Lebendigkeit, immer natürlich, das muss man in jedem Argument, das nicht übernimmt, ist die Quelle bescheidener, gemäßigter. Er hat alles irgendwie verstärkt, irgendwie radikalisiert. Aber eine ähnliche Verklärung der deutschen Sprache und ihrer besonderen Lebendigkeit finden wir in den 90er Jahren bei Schiller, bei Friedrich Schlegel und Hölderlin, die es ihrerseits von Herder bezogen hatten, der sich seinerseits auf die deutschen Humanisten um 1500 und auf die Barockpoetiker, einen Schottel, einen Haasdorfer, berufen konnte. Ja, die Sache hatte eigentlich sogar eine gesamteuropäische Perspektive. Prüfen wir nämlich die wichtigsten Argumentationsmuster der sich seit ca. 1500 neu entfaltenden nationalen Kulturhegemonialdiskussion, also des Wettbewerbs der Nationen um ihr kulturelles Ansehen, meist ja um die kulturelle Prävalenz, dann ergibt sich, dass das Sprachargument ein gewissermaßen unverzichtbares Gegenargument gegen das viel berühmtere Klimazonen-Argument ist, von dem besonders die romanischen Nationen, an der Spitze Frankreich, profitierten und dementsprechend auch Gebrauch machten. Danach waren ja nach dieser Klimazonen-Theorie, die aus der Antike kommt, und die dann eine große Rolle wieder spielt und überhaupt nicht von Montesquieu erneuert worden ist, hat sie eigentlich eher in der Form zurück entfaltet, hat sie eher Klimazonentheorie selber eher zurückgeschnitten, anders in Form geschoben. Aber auch bei ihm spielt es eine große Rolle. Die Romanen können darauf nicht verzichten. Nach dieser Klimatheorie waren nur diejenigen Völker dazu prädestiniert, eine hohe Kultur und auch eine glückliche Staatsverfassung zu entwickeln, die eine angenehme geografisch-klimatische Mittellage besaßen, also etwa Griechenland, Italien, Frankreich. Während die Völker, die zu kalten oder heißen Zonen gehörten, zu kultureller und konstitutioneller Mediokrität, wenn nicht gar zu kulturellem und konstitutionellem Elend verurteilt waren. Deutschland gehörte nun einmal, wenn es sich noch so sehr anschaut, Deutschland gehörte nun einmal zu den nördlichen Zonen und versuchte deshalb stets, die Klimatheorie entweder zu relativieren oder gar zu eliminieren in seiner nationalen Argumentation. Anstattdessen klammerte man sich in Deutschland an die Mythen von der sprachlichen Integrität und der altgermanischen Individualfreiheit. Das eine war durch Tacitus verbürgt und durch Montesquieu erneuert, deswegen Sie jetzt wissen, warum Montesquieu so eine große, unter anderem einen so großen Erfolg in Deutschland hat. Die Vorstellung von der sprachlichen Integrität, also von der sprachlichen Ursprünglichkeit, von der sprachlichen Unvermischtheit, das ist eine deutsche Eigenbeobachtung, eine deutsche Eigenentdeckung, und sie stimmt ja auch logisch relativ. Der Tat sprachen einen höheren Kombinationsgrad als das Deutsche. Allerdings sagt nun nicht nie etwas über das Russische, das ja viel unvermischter ist, als das das Deutsche, das so weit reicht. Die Moralität, eine Freiheit, die eine absolute bekannt ist nicht. Keiner freilich hat nun diese deutsche Kulturargumentation von einer unvermischten Sprache und von der germanischen Individualfreiheit zu einer so aggressiven und antiromanischen Kulturtheorie umgeformt wie Fichte, was er vor allem dadurch bewerkstelligte, dass er sie mit dem Geltungsanspruch der kantschen Transzendentalphilosophie verknüpfte, von der er bekanntlich glaubte, dass sie dieselbe weltgeschichtliche Bedeutung hätte wie die französische Revolution. Schlegel hat ihn ja darin dann bestätigt. Das seien die großen Tendenzen des Zeitalters, die französische Revolution und die Transzendentalphilosophie. Schlegel hat dazu noch Goethes Wilhelm Meister genommen. Ich hatte keinen Grund dazu, weil ihn Goethe ja bekanntlich entlassen hat. Goethe hat neu angestellt in Jena. Nur weil das Deutsche die einzige lebendige oder eben Ursprache in Europa sei, sei hier auch die Kantsche und, man muss ergänzen, auch die fichtische Revolution möglich gewesen, während die anderen Völker mit ihren, ich zitiere jetzt, mit ihren toten Sprachen, so heißt es tatsächlich, bei ihnen diese Argumentation von lebendig und tot geht durch die ganzen Reden hindurch, die anderen Völker mit ihren toten Sprachen immer nur den starren und in sich geschlossenen Klassizismus ihrer Verstandeskulturen und ihrer Verstandesphilosophien hervorbringen können. Das habe sich schon in der Renaissance so gezeigt. Während die neulateinischen Völker sich lediglich durch die Anpassung an die säkulare Formkultur der Antike hervortaten und damit einen, so sagt er fast wörtlich, einen schönen Zeitvertreib für die gebildeten und besitzenden Schichten gewannen, habe Luther in der Renaissance, Luther die Neubestimmung des Menschen zur Freiheit aus den ursprünglichen Lebensbedürfnissen des Menschen heraus und damit für alle geleistet. Also, Renaissance heißt in den neulateinischen Ländern Erneuerung einer Formkultur für die Oberschicht und Renaissance heißt in Deutschland essentielle Reform des Menschen zur Freiheit hin, zur Freiheitsbestimmung hin. Und zwar für alle, für das gesamte Volk. Der Renaissance-Humanismus sei gleichsam ein ästhetischer Anstoß gewesen, die lutherische Reformation, dessen Vollendung. Die neulateinische Welt habe alle Energie auf den neuen Staat, also ein neues, besseres Zwangsinstitut für die Gesellschaft verwandt. Die Deutschen in ihren Repräsentanten Luther und Kant, und wir müssen wieder ergänzen, und Fichte, das ist bei ihm so, dass immer auf ihn alles zuläuft, alle Energie auf die Erziehung des neuen, zur Freiheit bestimmten Menschen, der die Staatsmaschinerie schließlich eines Tages überflüssig machen wird. Durch seine ursprüngliche, allgemeinmenschliche und titanische Denkleistung sei jedenfalls deshalb das deutsche Volk zum Erzieher und Vollender der geistigen Welt bestimmt. Auch dies, meine Damen und Herren, auch dies, die Vorstellung einer besonderen deutschen Kulturmission, ich habe schon darauf hingewiesen, hat Fichte von den Spätaufklärern des 18. Jahrhunderts, also von Schlegel, Hölderlin, Schiller, Humboldt, vor allem aber wieder von Herder. Freilich, Herder hatte diese Theorie sehr vorsichtig und sehr konjunktivisch vorgetragen. Und er hatte sie ganz anders begründet, nämlich, wie wir schon wissen, vermittels des alten Gedankens von der Translatio Studii, der von Volk zu Volk wandernden höchsten Kulturkompetenz. Und auch ihre zeitgeschichtliche Aktualität, nämlich dass man gerade nach 1789, also in den 90er Jahren, in Deutschland, das für Deutschland akklamiert hat, für Deutschland eingefordert hat. Auch die zeitgeschichtliche Aktualität, also die Frage, warum gerade jetzt und warum gerade die Deutschen, hat er zu begründen gewusst, anders zu begründen gewusst, nämlich durch eine Sinn einer Rationalisierung des sogenannten, ich nenne das in der Regel so, des deutschen Imitatio-Schocks ins Positive. Hatte man sich, ich habe darauf schon hingewiesen, in Deutschland nach 1750, nach Montesquieus nationalen Individualitätsmanifest, erbittert und beschämt gezeigt, für die lange Zeit der Fremdorientierung, Klopstock, der Dichter Klopstock ist einer von denen, die das immer wieder vortragen, diesen deutschen Selbsthass auf ihre lange Abhängigkeit, bereitwillige, selbstproduzierte Abhängigkeit von den anderen, die man nun seit Montesquieu, weil Abhängigkeit, weil Imitatio von da an ein negativer Begriff ist, im internationalen Kulturverhältnis. Man hat sich also, wie gesagt, nach 1700 zuerst in der ersten Phase erbittert und beschämt gezeigt. Und ungefähr von 1774 an gelingt es dann Herder, diese Erfahrung in einer Theoriebildung umzupolen, also ins Positive umzuformen. Ich zitiere Ihnen eins der wichtigen Zitate aus diesem Zusammenhang. Wäre also auch Nachahmung der Charakter unserer Nation und wir ahmten nur mit Besonnenheit nach, so gereichte uns dieses Wort zur Ehre. Warum? Das ist die Argumentation. Ein Volk, das so lange das Wissen und Denken der anderen Nationen rezipiert und gesammelt hat, selbstlos, muss danach eine besondere internationale Kompetenz und damit auch eine internationale Verantwortlichkeit, vielleicht sogar eine Aufgabe, vielleicht sogar, wie Sie am Ende sagen, eine Mission errungen haben. Ich zitiere weiter. Er, der Deutsche, kam zuletzt, sah jedem seine Art ab und übertrifft oder regiert alle. Das ist bereits, was ich mir ausgewählt habe, die radikalste Formulierung, die sich diesbezüglich im ganzen Riesenwerk Herders finde. Zugegeben, die geschichtsphilosophisch implizierten Schiller und Hölderlin hatten diesen Gedanken wenige Jahre später, wenige Monate später bereits, nach der Formulierung 1896, radikalisiert, oder zumindest verstärkt, 1796, radikalisiert oder wenigstens verstärkt. Aber keiner kam darauf, den Mythos eines singulären deutschen Urvolks zu verkünden. Herder 1794, zitiere, unter allen Stolzen halte ich den Nationalstolzen für den größten Narren. Und Schiller hat immer wieder gesagt, erst kommt der Mensch, dann kommt die Nation, als Ziel, Projektion, die Gesamtmenschheit, dann die Nation. Und ähnlich argumentierten, das heißt konsequent kosmopolitisch, argumentierten Flegel, Hölderlin, Humboldt. Was zweifellos nach den Orgien von Chauvinismus in den Verlautbarungen der französischen Nationalversammlung, die damals bekannt wurden, eine Position der Stärke war. Fichte seinerseits hielt von dieser Position der Stärke nicht mehr viel und proklamierte den rigorosen Nationalstolz als Gebot der Stunde und als Erziehungsprogramm. Man hat, meine Damen und Herren, immer behauptet, die fichteschen Reden enthielten keinerlei Rassismus. Tatsächlich kommt er nirgends, Fichte, nirgends auf den Gedanken, die Deutschen oder die Germanen seien qua Rasse besser als die Griechen oder Romanen oder Kelten oder Russen. Und die Russen denken an uns. Trotzdem muss hier auf eine Denkfigur aufmerksam gemacht werden, die in diese Richtung, nämlich Rassismus, zu gehen scheint und die, soweit ich sehe, noch kein Interpret angemerkt hat. Fichtes europäisches Völkerpanorama von den toten neulateinischen Völkern auf der einen und den lebendigen und der lebendigen, der einen lebendigen deutschen Nation auf der anderen Seite, ist nämlich im Grunde, man muss eigentlich umgekehrt sagen, den neulateinischen Nationen und der lebendigen deutschen, dem lebendigen deutschen Volk auf der anderen Seite, ist nämlich im Grunde ein rein germanisches. Das habe ich schon einmal angedeutet. Die Nationen, über die er spricht, und das sind eben den Deutschen, zweifellos die Franzosen, die Engländer, die Italiener, er kann diese Namen alle nicht nennen, Er spricht ja immer mit verstellter Stimme. Er spricht ja unter den Augen der französischen Besatzungsmacht. Aber es ist so eindeutig an vielen Stellen, dass man darüber nicht allzu lange nachdenken muss. Die Nationen, über die er spricht, und das sind neben den Deutschen die Franzosen, die Engländer und wohl auch die Italiener, sind nämlich unterteilt in das germanische Mutterland Deutschland, das der einst in der Völkerwanderung im Stammland geblieben ist und seine Wurzeln bewahrt hat, und diejenigen, ihre Teile des Stammlandes, so heißt es wirklich dort, die in der Völkerwanderung ausländisch aus dem Land heraus geworden sind, die Sprache des Altertums angenommen und damit ihre Wurzeln durchschnitten haben. Beide Teile, ich zitiere wieder, beide Teile der gemeinsamen Nation, solche Formulierung kann er finden, eine große Nation in Europa, beide Teile der gemeinsamen Nation haben sich zwar im Lauf der modernen europäischen Bildungsgeschichte immer wieder ergänzt und befruchtet, also die neulateinischen Völker haben in der Regel einen Anstoß gegeben und das deutsche Mutterland hat irgendeinen Vollendungsakt dann geleistet dazu gegeben. Beide Teile haben sich zwar im Lauf der modernen europäischen Bildungsgeschichte ergänzt und befruchtet, doch die Vollendung dieser Bildungsgeschichte ist nur durch Deutschland, eben das Urvolk, möglich. Im Grunde läuft diese Konstruktion auf ein Erlösungsangebot hinaus und auf eine damit verbundene Entscheidungssituation. Die selbstvergessenen Germanen des Auslands mögen getrost ihr altes Mutterland vernichten, dann benehmen sie sich aber selbst die Möglichkeit der Wiedergeburt, oder aber sie erkennen das Wesen eines wahren Volkes, das wäre die andere Möglichkeit, sie erkennen das Wesen eines wahren Volkes, nämlich dem Individuum durch die natürliche Kontinuität der rein gebliebenen Spezies diesseitige Dauer und Ewigkeit zu verleihen, und dann können sie gewissermaßen zur verlassenen Mutter zurückkehren und am einzigen Ziel der Menschheit, der Bestimmung und der Bewegung zur Freiheit teilhaben. Diese höchst merkwürdige Konstruktion lässt, wie mir scheint, zwei, vielleicht auch mehrere Deutungen zu. Einmal oder entweder eine pangermanische, also gewissermaßen, wenn Sie so wollen, die Andreotti-Deutung, wobei ich nicht weiß, ob Andreotti mit den fichtischen Reden und dem Kopfkissen zu schlafen pflegt. Unsere junge Generation hat ja diese Äußerung nichts gesagt. Uns Älteren schon, aber die junge Generation wenig. Die haben sich auch nicht drüber aufgeregt. Also eine pangermanische, die dann in der Tat nicht ganz frei wäre von Rassismus, wenn es auch ein merkwürdig abstrakter Rassismus ist, eigentlich ein inzestuöser oder ein inversionsartiger Rassismus, denn es bleibt ja nichts mehr im Kulturprozess übrig. Es gibt eigentlich nur eine Nation, die man dann natürlich auch ganz leicht wieder mit der Menschheit identifizieren kann. Aber so ist es eben nicht. Es gibt eben doch einen Rahmen herum. Es ist doch schwierig. Es ist nur die Tendenz dazu da. Eine pangermanische, die in der Tat dann nicht ganz frei wäre von Rassismus, oder aber auf eine fast psychopathische Art verdeckte kosmopolitische, das wäre die andere Auslegung, bei der es lediglich einem Volk zukommt, über ein problematisches, menschheitsgeschichtliches Zeitalter des Egoismus hin, das Geheimnis wahrer Menschlichkeit, nämlich das der individuellen Fähigkeit zur Freiheit, zu hüten und gewissermaßen wie Fafner den Schatz der Nibelungen zu bewahren. Für die anderen. Ich muss gestehen, dass ich selbst, obwohl ich die erste Deutung nicht ganz abwehren kann, zur zweiten stärker tendiere. Also eine ganz eindeutige Position hier oder hier kann man, meine ich, nicht beziehen. Ich tendiere allerdings in schwacher Kenntnis von Fichte als Philosoph zu dieser zweiten Interpretation. Was mir auch hier entscheidend scheint, ist wiederum der religiöse Grundcharakter des Modells. Offensichtlich geht es noch um die Geschichte eines Sündenfalls. Und das ist für ihn viel wichtiger als diese anderen Erwägungen. Offensichtlich geht es doch wieder um die Geschichte eines Sündenfalls, nämlich des Abfalls von Gott oder der Wahrheit, was für dich im Übrigen das Gleiche ist. Und der Erlösungsstaat eines einzelnen Volkes, das dann allerdings im biblischen Sinn ein Auserwähltes wäre. Tatsächlich ist, was dieses Volk auszeichnet, dann ja auch nicht Nationalcharakter im herkömmlichen, im montesquieuischen Sinn. Fichte kommt weitgehend ohne den alten germanischen Tugendkatalog von Tacitus aus, der immerzu in dieser Nationalcharakterentwicklung erneuert wird und variiert wird und als Grunddispositionsmasse benutzt wird. Fichte braucht ihn fast nicht. Das heißt, seine Deutschen sind weder besonders kriegerisch, noch besonders treu, bei Tacitus, noch besonders versoffen, noch besonders unkultiviert. Sie haben sich lediglich eine besondere Naturverbundenheit, das konnte man aber nicht bei Tacitus herauslesen, sondern, da musste man schon Rousseau gekannt haben, sie haben sich lediglich eine besondere Naturverbundenheit bewahrt und damit, und das ist entscheidend, eine besondere Fähigkeit des philosophischen, sprich transzendental freiheitsorientierten Denkens. Das nationale Himmelreich, und Fichte steht nicht an, dieses Bild zu benutzen, die Kultur der fremden Völker, der ausländischen, also der neulateinischen Völker, ist wie der Dunst, der von der Erde kommt, der sich dann aber unter deutschem Himmel verdichtet zur philosophischen Wahrheit. Himmel heißt es in der Tat. Das nationale Himmelreich, das sie zu offerieren haben, die Deutschen, ist bezeichnenderweise dann eben auch ein philosophisches. Dieses Vertrauen in die idealistische Philosophie mag wohl besonders deutsch sein. Doch noch deutscher ist zweifellos die Art und Weise, wie es nach Fichte verwirklicht werden soll, nämlich durch ein rigoroses, in Einzelzügen fast totalitäres Erziehungsprogramm. Und damit bin ich beim letzten ganz kurz abgehandelten Punkt, der die Hauptsache ist in dem Ganzen, aber auch die behandelt worden. Hauptpunkt insofern, als diese Reden an die deutsche Nation über mindestens die Hälfte der Reden ein Erziehungsprogramm entwickeln. Dieser letzte Punkt, so wichtig er ist, soll jetzt nur ganz kurz abgehandelt werden. Fichte glaubt ja bekanntlich, seine Wiedererweckung der Deutschheit durch eine grundlegende Reformation des Erziehungswesens erreichen zu können. Wie soll dieses Erziehungswesen nun aussehen? Fichte hat hier, wie so oft in seinem Werk, einige höchst zukunftsweisende Gedanken. Das ist ja immer bei dieser Mischung von unrealisierbaren, verschiedenen, utopischen und merkwürdiger Modernität. Erstens, zunächst sollen alle Kinder der Nation ohne Rücksicht auf soziale Unterschiede gemeinsam erzogen werden. Zweitens, dasselbe gilt für die Geschlechter. Mädchen und Jungen werden gemeinsam schulisch erzogen. Drittens, alle Kinder werden in internatsähnlichen Schulen kaserniert, also ihren Eltern und Familien entzogen, das Modell der Gelehrtenschule, oder vielleicht aber auch, wie wir gleich sehen werden, eher schon der Odenwaldschule oder der Landschulheim-Idee. Alle Kinder werden in internatsähnlichen Schulen kaserniert, also ihren Eltern und Familien entzogen, notfalls gegen deren Willen durch Staatsdekret. Viertens, alle Kinder führen neben dem Unterricht eine landwirtschaftliche oder handwerkliche Arbeit aus, sodass die Schule wirtschaftlich autark ist oder die Schulen wirtschaftlich autark sind. Also eigentlich ein sehr modernes Schulmodell des 20. Jahrhunderts. Diese Werkschulen haben ja diesen Gedanken der Arbeit nebenher fast alle in den Kopf bewegt. Diese Landschulheime, die Odenwaldschulen etc. Allerdings der Zwangscharakter, den hat sich das 20. Jahrhundert dann, die Pädagogik des 20. Jahrhunderts, gespart. Natürlich auch die nicht. Das ist nun alles schon ungewöhnlich genug im Jahre 1807. Dieses Modell Koedukation, keine sozialen Differenzen, also allgemeine Volksschule für alle. Das ist schon ungewöhnlich genug. Aber sehr viel ungewöhnlicher noch sind die Inhalte seines Erziehungsprogramms, das ja eine Nationalerziehung des Volkes sein will. Und er schließt unmittelbar an Pestalozzi an, den er zu dieser Zeit gelesen hat und an dem er seine Liebe zum einfachen, zum armen Volk bewundert. Aber jetzt eine Konsequenz. Lesen und Schreiben sind für Fichte relativ unwichtig. Wenn sie überhaupt gelehrt werden, dann ganz am Ende des Schulkurses. Hauptsache des Unterrichts, dieser Unterricht zur Nationalerziehung, ist die Schulung der Ich-Konstitution. Dem Schüler soll von Beginn an sein eigenes Denken und Empfinden kritisch bewusst werden. Und dahin geht die ganze Propädeutik des Kurses. A soll gelernt werden, das geübt werden, das Bewusstsein der Empfindungen. B, Wortfolge, das Bewusstsein oder die Bewusstheit der Anschauungen. C, die Bewusstheit oder das Bewusstsein der Bewegungen. Also, der Schulbeginn ist eine ausgesprochen philosophische Propädeutik. Und nicht nur das, eine philosophische Propädeutik, eine transzendentale Propädeutik. Das heißt, die Schule ist eigentlich eine Volksschule, die Schule des Volkes und der Nation und zur Nationaleigenart, zur Nationalbestimmung, ist eine Schule zur Intellektualität und eine Schule zur Mulak, mein Über-Ich, hat die Macht, mich nervös zu machen in meinen Äußerungen, was an unseren vorherigen Diskussionen denkt. Also eine Schule eigentlich zur Kantschen Transzendentalphilosophie. Daneben natürlich läuft eine bürgerliche und religiöse Nationalerziehung, die sich auch bewusst macht, etwa die Sonderstellung der deutschen Sprache, wie ich sie Ihnen hier vorgetragen habe, und andere Dinge. Ich will das hier nicht im Einzelnen kritisieren. Es ist ja halb reformerisch. Auch die Montessori-Schule hat sowas im Kopf, wie kritisches Bewusstseinsbegleitung von Prozessen, von Lernprozessen. Die Montessori hat sowas im Kopf, aber halb ist es auch fantastisch und ohne allen Realitätssinn. Kein wirklicher Pädagoge hat natürlich dieses Modell so aufgenommen. Es war nie die Chance eines Hauchs von Realisation. Was mir wieder wichtig erscheint, ist allerdings das, was Fichte im Moment des nationalen Gefordertseins aus dem 18. Jahrhundert bezieht. Und zwar aus einem 18. Jahrhundert, von den Aufklärern des 18. Jahrhunderts, nicht von den Frühidealisten, die er immer wieder kritisiert, die er immer wieder en bloc angreift und sagt, das sind halbe Brüder, das sind Leute, die haben die Konsequenzen aus ihrem Denken nie gezogen, die muss man auf den Begriff bringen, die muss man auf den Nenner bringen. Was er von ihnen hat, ist nun, und das glaube ich, scheint mir wieder ein ausgesprochen deutscher zu sein, ist dieses hohe Vertrauen in die Erziehung. Es gibt ja, also das 18. Jahrhundert ist in Deutschland überhaupt ein Jahrhundert der Erziehung und des Erziehungsoptimismus bis zum Ende, bis zur Diskussion über den Zusammenbruch dieses Erziehungsoptimismus hin. Aber Sie müssen sich klar machen, dass die deutsche literarische und kulturelle Intelligenz eine, wie vermutlich keine andere Reihe, eine Deszendenz von großen Erziehern besitzt. Das heißt, Dichtern, Philosophen, Schriftstellern, die sich dezidiert zum erzieherischen Auftrag bekennen, was in anderen Nationen, in England, in Italien nehme ich an, durchaus schwierig erscheint. Dort verdeckt man eher pädagogische Absichten, während man in Deutschland sie nach außen her. Und diese Reihe scheint national gesehen, ich nenne nur einige ganz wenige Namen, die größere zu sein. Und vor allem ist sie die national unproblematische. Also das ist Luther, das ist Lessing, das ist Schiller, das ist Marx und das ist Brecht. Um nur ganz wenige zu nennen von den großen Namen, die sich alle, die alle eigentlich ihre schöpferische Energie in Erziehungsprogramme übertragen, die die Welt belehren wollen. Während die anderen Reihen, die fantasieorientierte Reihe, die Schöpfer, das Schöpferische schlechthin in den Mittelpunkt stellen, in Deutschland viel leichter angreifbar sind. Also Leute wie der Hoffmann, Goethe oder Thomas Mann, die dezidierten Nicht-Erzieher oder gar die Ironiker sind immer bei uns in der Debatte, haben immer ihre Gegner, während die anderen eigentlich die Heroen der Nation sind. Wie das zu erklären ist, habe ich es mir nicht mehr abverlangt, das wäre nochmal lang gewesen, aber es hängt mit Sicherheit mit der in der deutschen Entwicklung nie vollzogenen Versöhnung zwischen Gesellschaft, das heißt im Wesentlichen zwischen Aristokratie und Bildungsschicht zusammen. Die deutsche Bildungsschicht hat und glaubt, das sei in anderen Ländern anders, in England und Frankreich anders. Die deutsche Bildungsschicht ist seit dem 16. Jahrhundert, seit überhaupt darüber gesprochen wird, der Meinung, dass sie nicht gebraucht wird von den politisch maßgeblichen Schichten und der Aristokratie vom Fürstenstand, die kulturelle Intelligenz wohlgemerkt. So dass sie auch dann die juristische Intelligenz, die ja Beträchtliches leistet, etwa auf dem Gebiet der Geschichtsschreibung, nicht wahrnimmt. Wir haben hier betrachtet eine Entwicklung, die von Montesquieu über Klopstock zu Schiller zu Fichte läuft, aber es gibt natürlich die Geschichtsschreibung der Professionals in der gleichen Zeit und es gibt fast keinen Austausch zwischen den beiden Diskursen. Und der gewichtigere Diskurs ist, weil der sagen, neuere, der fortschrittliche, eben der Dichter und der Schriftsteller. Vermutlich ist die Flucht in die Erziehung, das Erziehungsmodell, also die Schule, als die eigentliche Sozialisations, als das eigentliche Sozialisationselement der deutschen Intelligenz, die Revanche dafür oder die Konsequenz dafür, dass man in der politischen Welt sich nicht integriert weiß. Eine These, die hier ja mal geäußert sein sollte, auch so neulich ist, und die schon auf Fichte zutreffen würde, der sich ja ebenfalls herumgestoßen gefühlt hat. Ich komme zum Schluss. Welche Schlüsse können wir aus dem Beobachteten ziehen? Nun, viele der Radikalitäten und Widersprüche, die unser Text enthält, und ich habe durchaus nicht alle dargestellt, das Ganze ist überhaupt ein gewaltiges Fragment. Viele der Radikalitäten und Widersprüche, die unser Text enthält, ich habe durchaus nicht alle dargestellt, gehen auf Konto der außergewöhnlichen Situation einmal und des außergewöhnlichen Charakters des Redners und seiner Philosophie. Nicht nur die Situation war latent gewaltsam, auch Fichte selbst war ein impulsiver und gewaltsamer Denker, dem bekannten plötzliche Wendungen und Meinungsänderungen nicht fremd waren. Goethe nannte ihn einen philosophischen Attila. So gesehen müssten die Reden als extrem situationsabhängig und extrem subjektiv eigentlich als kontingent verstanden werden. Dem widerspricht wiederum, dass sie ein großes nationales Echo hatten, aktuell damals und weit über 100 Jahre lang überwiegend zustimmend, aber immer rettend von der philosophischen und politologischen Forschung rezipiert wurden. Eine gewisse repräsentative und symptomatische Bedeutung für den Charakter des deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert ist ihr also keinesfalls abzusprechen. Sie hat mit Sicherheit prägend gewirkt. Wir können also konstatieren. Einmal, dieser Frühnationalismus Fichtes ist auf eine merkwürdige Art fast mal unoriginell vom Erziehungssystem abgesehen. Das heißt, die nationalen Argumente, die der idealistische Philosoph im Moment des aktuellen politischen Handelns benutzt, sind so gut wie alle in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts oder gelegentlich auch früher vorgeprägt. Zugespitzt könnte man von einer umfassenden Revision und Uminterpretation Herders sprechen. Zweitens, die nationalistische Überformung diese Argumente, die ja offensichtlich von der Situation gefordert und forciert worden sind, erfolgt überwiegend mit Hilfe von religiösen, und zwar alttestamentarischen, Sprech- und Denkmustern. Der prophetische Ton, Sündenfalls- und Exiltheorie, Topos vom auserwählten Volk, These vom Toten und vom lebendigen Geist, Ewigkeit, ich habe das einmal übergangen, nur im Nebensatz angedeutet, es gibt eine Argumentationszug, eine Theorie von Fichte in den Reden, wo er gewissermaßen das Bedürfnis des Menschen nach Ewigkeit, also nach Kontinuität, nach Überleben, nach Dauer, an die Nation bindet. Auch das ist alttestamentar. Im Geschlecht überlebt, überdauert man da, erhält man Ewigkeit, im Stamme, im Stamm, und gar nicht so sehr im Jenseits. Es gibt ein Jenseits im Alten Testament, aber das spielt auch nicht die Rolle des Neuen Testaments und des christlichen Glaubens. Sie sehen, ich wage mich da nicht weit vor, glaube, aber wenn man das näher betrachtet, da wird man auch sehr viele solche religiöse Aspekte kommen. Ich sage nochmal, prophetischer Ton, Sündenfall und Exiltheorie, Topos vom auserwählten Volk, These vom toten und lebendigen Geist, Ewigkeit als eine Kontinuität, die das Volk verleiht, und schließlich der Aspekt der Wiedergeburt. Wobei ich dazu sagen muss, das eschatologische Grundmuster der deutschen Geschichtsphilosophie dabei natürlich schon eingerechnet ist. Das ist der Satz anbekannt, dass unter der deutschen Geschichtsphilosophie eschatologisches sich verbirgt. Drittens, damit wird ein beträchtlicher Teil der säkularen und rationalistischen Humanitätsbotschaft der deutschen Spätaufklärung, Kosmopolitismus, Liberalismus, Philanthropie, revidiert oder zurückgenommen, man könnte auch sagen, wenn man sehr parteiisch ist, verraten. Aus der Völkerfamilie eines Herder wird der nationale Autozentrismus Fichtes mit fast psychopathischem Selbstwert und Isolationsfantasien. Ich habe mir auch verwehrt, psychologisch diese germanische Inversions, diese Inzestfigur, die er da einführt in die Geschichte, zu interpretieren. Fichte selbst ist diese Gegnerschaft zur Aufklärung und ihrem Liberalismus durchaus bewusst. Er polemisiert an mehreren Stellen dagegen. Viertens, zu den fortgeschriebenen, verstärkten Motiven aus der Aufklärung heraus gehört der Primat der Menschenbildung, wäre ein deutsches Kosmos, über die Staatsbildung, der Primat der Neuorientierung, der Naturorientierung, über die gesellschaftlich-zivilisatorische Orientierung, der Primat der Moral und der in Anführungszeichen Wesentlichkeit über die Form, der Primat der Individualfreiheit über die Freiheit qua Gesetz. Fünftens, wesentliches Mittel der nationalen Wiedergeburt ist nicht der politische Aufstand, sagen, kein deutsches Rezept, ist nicht der politische Aufstand, sondern das Mittel der Volkserziehung, also Pädagogik, oder genauer die nationale Einheitserziehung mit teils freiheitlichen, teils totalitären Zügen, also ein Konzept der Menschenbildung im Gegensatz zur Staatsorganisation. Sechstens, wesentliche Erziehungsinhalt sind nicht zivilisatorische Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern transzendentales Bewusstseinstraining als Vorschule einer ethischen Moral. Ich breche an dieser Stelle ab, dann auch schon eine Synthese zu geben, was daran wirklich deutsch sei, was andere Nationen auch haben. Ich habe Ihnen das Ensemble angeboten. Ich glaube, dass es von hier fast jedes dieser Punkte im 19. Jahrhundert hineinstrahlt und seine Wirkung hat und bei Leuten wie Langbein zu ausgebrochen korrumpierten Reproduktionen führt und bei anderen zu ganz akzeptablen. All'intera discussione appunto due problemi. Il primo è che Wiedemann nella sua lunga lezione non ha mai usato nessuno dei termini che hanno a che fare col moderno, né Neuzeit, né die Moderne, né Modernisierung. Allora, naturalmente, però, credo che nella discussione dobbiamo riprendere questo tema e cercare di vedere da tutti gli elementi che Wiedemann ci ha proposto come questa tematica plurima, molteplice del moderno invece c'è o non c'è. Primo. Secondo, naturalmente, questo si discuteva anche adesso, insomma, in che modo questo impegno per la nazione di Fichte possa o non possa essere collegato con il tema del nazionalismo tedesco nell'Ottocento, concretamente. Ecco, questi mi sembrano due grossi problemi che la discussione deve in qualche misura cercare di chiarire. Detto questo, quindi adesso la discussione, per favore. Chi vuole prendere la parola? Ilaria Porciani. Io vorrei semplicemente. Allora, lei, dunque, il professor Wiedemann sostiene che l'unica persona italiana che lui può capire un po' sono io, perché capisce, parlo molto bene, non so. Allora, la preghiera sarebbe di imitare questo modello nel parlare. Porre la domanda così. Si siede. C'è un'antica polemica sulla lingua toscana che non vorrei riproporre qui. Io volevo semplicemente avere un chiarimento. Il professore ha utilizzato, ha proposto questo termine a un certo punto di Verfassenheit. Verfassenheit. Ecco, io vorrei che chiarisse cos'è. Rispetto a Verfassung. In che senso lo utilizza e qual è l'estensione che dà a questo termine? Grazie. Also was ich mit Verfasstheit meine, Montesquieu's Schrift heißt De l'Esprit des Lois. Und es wird in der Regel referiert, wie er die Grundformen der Verfassungen auf ihre Beweggründe, auf ihre organisierenden Ideen hin definiert hat. Aber viel wichtiger und viel wirksamer war im 18. Jahrhundert, waren diese Begriffslisten, die er erstellt hat oder die er populär gemacht hat, die es vorher schon gegeben hat, aber die er populär gemacht hat, nach denen man die Eigenart eines Volkes zu befragen hätte. Und das war die Ökonomie, das war die Geografie, das war das Klima, das war die religiöse Eigenart, das war die Kulturinstitutionen und so weiter, nicht? Das waren vielleicht 10 oder 12 solche Begriffe, alle, die Hälfte davon mit einem historischen Aspekt, und aus denen zusammen hätte eine adäquate nationale Verfassung, eine individuell richtige nationale Verfassung herauszuwachsen. Aus dem Bewusstsein von dieser nationalen Eigenart, nicht? Und das ist die Botschaft, die eigentlich an das 18. Jahrhundert ergangen ist, während wir heute diese drei anderen Dinge in der Regel diskutieren, wie er die Monarchie und die Demokratie und die Despotie und so weiter diskutiert oder begründet hat, nicht? Und das wollte ich sagen mit Verfasstheit. Verfassung würde nur eben den Begriff der Monarchie oder den Begriff der Demokratie meinen. Verfasstheit, das meint auch, eine Nation ist kulturell, hat eine kulturelle Verfassung oder eine religiöse Verfassung, also ein Institutionengerüst. Und das wird damals durch Montesquieu alles bewusst und wird von einzelnen Autoren unterschiedlich aufgenommen. Die Deutschen denken über die Lebensformen nach und andere denken über Institutionen nach. Aber man sagt ja auch, er sei der Vater der Soziologie, ne? Ja, mi sembra chiaro. Ok, grazie. Mulak? Herr Wiedemann, Sie haben, wie ich finde, recht daran getan, dass Sie uns Fichte als einen Repräsentanten oder Exponenten eines kollektiven Phänomens vorgestellt haben, nämlich des werdenden deutschen Nationalismus am Anfang des 19. Jahrhunderts, und sich nicht beschränkt haben auf eine immanente Fichte-Interpretation, etwa mit dem Ziel, den späten Fichte gegen den frühen oder mittleren Fichte aufzuspielen und damit in eine unfruchtbare philosophische Scholastik hineinzukommen. Ich möchte vielleicht diese Argumentationslinie, die Sie begonnen haben, noch etwas erweitern und noch einige Überlegungen beitragen zu dieser notwendigen Einordnung Fichtes in seine Zeit, in seine Situation. Wir haben es ja bei diesen Reden an die deutsche Nation nicht um die Bekundungen eines abstrakten Individuums zu tun, das außerhalb der geschichtlichen Situation steht, sondern er spricht aus dieser Situation heraus in diese Situation hinein, kann nur aus dieser ganzen objektiven Konstellation heraus begriffen werden. Ich möchte das zunächst mit einer Detailbeobachtung verdeutlichen. Wir haben sehr stark abgehoben auf das religiöse Pathos, die religiöse Begriffssprache dieser Reden, die Einführung religiöser Formen. Man kann auch das bis zu einem gewissen Grade auf die historische Situation zurückführen oder genauer gesagt auf den Versuch Fichtes auf die historische Situation Rücksicht zu nehmen. Fichte hat immer sehr deutlich unterschieden zwischen seinen fachphilosophischen Schriften im engeren Sinne, die sich an ein gelehrtes philosophisches Publikum gerichtet haben, und seinen eher populären Schriften, zu denen die Reden an die deutsche Nation gehören. Die Reden an die deutsche Nation sind ganz klar kalkuliert auf ein Publikum, das für eine solche religiöse Begriffssprache empfänglich ist. Es ist sozusagen der propagandistische Versuch des Philosophen Fichte, seine Philosophie umzusetzen in eine werbende propagandistische religiöse Sprache, die beim Publikum ankommt. Diese Dinge ergeben sich nicht immanent aus seiner Philosophie, aus seinen philosophischen Prämissen, sondern ergeben sich aus dieser Lage heraus, ganz abgesehen davon, dass die gesamte Philosophie zwischen 1750 und 1850 an irgendeiner Stelle immer mit religiösen Formen gearbeitet haben. Alle haben ihre Vorsehung, alle haben ihren Gott, und Gott und Vorsehung sind nicht weiter als Synonyme für die jeweilige Philosophie, für das jeweilige philosophische System, und bedeutet in keinem Fall eine krude Rückkehr zu christlich-theologischen Auffassungen. Wenn ich das bei Herder ist das vielleicht also etwas schwieriger, da kann man eine gewisse Gemengelage zwischen aufklärerischen, christlich-theologischen oder auch prähistoristischen Auffassungen feststellen, aber im Allgemeinen wird man davon ausgehen können, dass eigentlich alle Begriffe wie Vorsehung, Gott, Ewigkeit jeweils als gleichbedeutend ansehen mit ihrem jeweiligen Philosophensystem. Aber worauf es hier ankam, war deutlich zu machen, hier wird gezielt argumentiert im Blick auf ein bestimmtes populäres Publikum. Ich möchte das noch verallgemeinern und eben sagen, die historische Situation, in der Fichte diese Reden hält, ist ja nicht nur durch die kurzfristigen Ereignisse des Zusammenbruchs des Reiches und des Zusammenbruchs Preußens bestimmt, sondern dieser Zusammenbruch, dieser politische Zusammenbruch Deutschlands wird auch weithin empfunden als struktureller Zusammenbruch aller bisherigen Lebensverhältnisse in Deutschland. Es ist der Zeitpunkt, an dem sich der Übergang vom deutschen Kulturnationalismus zu einem politischen Nationalismus vollzieht. Das ist sozusagen die allgemeine historische Konstellation, in die diese Reden eingeordnet werden müssen. Wir haben in ganz Europa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ein Zeitalter werdender Nationalbewegungen. Diese Nationalbewegungen bilden sich in den verschiedenen europäischen Ländern nach verschiedenen Bedingungen aus. In Frankreich bildet sich eine politische Nation heraus, in Deutschland, in vergleichbarer Weise auch in Italien, eine Kulturnation. Primäre Inhalte nationalen Bewusstseins sind kulturelle Inhalte, und zwar wegen der herrschenden politischen Situation. Es gibt im Deutschland des ausgehenden 18. Jahrhunderts, keinerlei Anhaltspunkte für einen politischen Nationalgedanken. Im Gegenteil, ist es geradezu ein Kennzeichen des werdenden deutschen Nationalismus, dass sich dieser deutsche Nationalgedanke über die politischen Verhältnisse erhebt, über die vermeintlichen Niederungen der Politik erhebt und eine kosmopolitische Menschheitsmission vollführt. Eben weil man keinen starken monarchischen Staat wie in Frankreich hat, keine politische Voraussetzung hat, an die man ein modernes nationales Denken anknüpfen könnte. Und dieser Traum einer deutschen Kulturmission, dieser Traum einer deutschen Kulturmission für die Menschheit, bricht zusammen durch den Niedergang Deutschlands in den Jahren 1804, 1805, 1807 wo man erkennen muss, oder wo sich jedenfalls in den Köpfen der Zeitgenossen, in den Köpfen der deutschen Intelligenzschichten die Vorstellung festsetzt, dass es eine deutsche Kulturmission in Zukunft nicht geben könne ohne einen nationalen Staat. Dass mit der Selbstständigkeit Deutschlands zugleich auch der eigentümliche Kulturanspruch der deutschen Nation bedroht sei, der napoleonische Imperialismus das nicht nur als politische Universalherrschaft interpretiert, sondern zugleich auch als kultureller Imperialismus, als kultureller Expansionismus. Und dagegen vollzieht sich nun eine Wendung zur politischen Nation aus den ursprünglichen kulturellen Prämissen her. Und Fichte muss sicherlich in erster Linie als Exponent dieser allgemeinen Wendung, die nicht auf seine Person beschränkt ist, angesehen werden. Wir haben davon gesprochen, dass Herder, Humboldt etwa in den 90er Jahren trotz der französischen Revolution, trotz der chauvinistischen Kundgebung der französischen Nationalversammlung immer noch an der Vorstellung einer Völkerharmonie, eines Völkerfriedens festhalten. Nun, Herder und Humboldt haben in der geschützten Zone der norddeutschen Neutralität geschrieben nach 1795. Nicht? Das war eine schöne Zone. Die Kriege fanden in Italien statt, die fanden außerhalb dieses scheinbar für die Ewigkeit gesicherten Neutralitätsraumes ab. Fichte schreibt in einer Situation aus der Lichtbahn 12 Kilometer. Das war dann das Dachgefenster. Aber ich wollte das einmal so nicht. Diese Zeit von 1795, das ist ja bekannt, die Zeit von 1795 bis 1805 ist ein Höhepunkt der Zeit dieses herkömmlichen deutschen Kulturkosmopolitismus, der sehr quietistisch sozusagen angelegt ist. Und das alles bricht zusammen. Das alles bricht zusammen. An die Stelle der Völkergemeinschaft ist sozusagen der napoleonische Despotismus über ganz Europa getreten. Das ist sozusagen der Eindruck, dass die völlig radikal veränderte Umwelt in die hinein Fichte spricht und die ihm Gehör verleiht. Und das muss man, glaube ich, doch, das ist bekannt, das ist nicht, aber es ist doch ganz wichtig, das in Erinnerung zu bringen, um auch diese Radikalisierung zu erklären. Sie haben ja mit Recht darauf hingewiesen, wenn man die einzelnen Positionen Fichtes durchgeht, trifft man überall auf Positionen der Aufklärung oder auch Positionen, die bis zum Humanismus zurückgehen. Er bindet das durch einen eigentümlichen Radikalismus zusammen, der einerseits bedingt ist durch seine Philosophie, durch seinen philosophischen Ansatz, und andererseits aber bedingt ist durch die Radikalisierung der objektiven Verhältnisse, durch die revolutionäre Umgestaltung der Verhältnisse. Es hat in Deutschland auch eine Revolution stattgefunden, seit 1802/3, eine völlige Umwälzung herkömmlicher Besitzstände, herkömmlicher Autoritäten. Und in dieser Situation vollzieht sich dann diese radikale Wendung zur Kulturnation. Noch ein letztes, diese nähere Wertschätzung der Erziehung. Das ist sozusagen, die Erziehung ist sozusagen der Schritt, an dem sich dieser Übergang von der Kulturnation in die politische Gemeinschaft der Nation vollzieht. Und die Erziehung ist zugleich sozusagen der erste Schritt zur Politisierung auch insofern, als mit der Erziehung ein erster Bereich staatlichen Handelns gewissermaßen erfasst wird. Und dieses Erziehungskonzept ist ja gedacht als ein Konzept für eine Bildungsreform der Staaten. Und in vielerlei Hinsicht hat diese Schrift damit auch die Stimmung vorbereitet, in der dann die Humboldtsche Bildungsreform entstanden ist. Danke. Ja, das, dem Letzteren zu beginnen, das Religiöse möchte ich mal aufschieben, weil mir das spannend erscheint mit der Kulturnation. Ganz so kann ich nicht sehen. Ich glaube ja, dass in Bezug auf das Kulturnationskonzept Fichte nicht wesentlich über Schiller und Hölderlin und Hegel hinauskommt. Schiller vor allen Dingen mit seinem Gedichtentwurf, den er ja wohlgemerkt nicht veröffentlicht hat, das muss man wissen, das ist das Gedichtentwurf stehen geblieben, aber der ist relativ radikal, das ist das Radikalste, was diese deutschen Dichter in den 90er Jahren hervorgebracht haben, entwirft die Kulturnation gegen eine Staatsnation. Nicht? Er sagt, wenn alles zusammenbricht, wenn die Staatsnation eben nicht mehr existiert, wenn die eine Ruine ist, eine unerträgliche, der hat überhaupt keinen Rettungsgedanken. Nicht? Der spielt Kulturnation gegen die Staatsnation aus und sagt, die Würde der Deutschen liegt nicht auf der Krone ihrer Fürsten, sondern die Würde der Deutschen liegt in ihrer Moral, in ihrer Kultur und so weiter. Und dann entwickelt er die deutsche Mission, die es geben könnte im geschichtsphilosophischen Modell, im geschichtsphilosophischen Kontext. Bei Fichte wird zwar an einer Stelle gesagt, dass irgendwann auch der Staat wieder entstehen soll, aber entwickelt und konkret gemacht wird das zu keinem Moment. Eigentlich wird auch die Kulturnation, nur ist es nicht mehr die Dichtende und die künstlerisch schaffende Kulturnation, sondern nur noch die Philosophierende, also transzendentale, also diese abstrakte Intelligenz, die für die Kulturnation hier steht, eine reduzierte also, zugleich natürlich auch das, was im Fortschritt des Geistes als das absolut Deutsche und das absolut Neue gilt, nämlich das Kantsche. Das wird jetzt als Kulturnation genommen und darüber hinaus sehe ich auch erstmal nichts entstehen, kein Staatskonzept, keine neue Staatsnation in Betracht gezogen. Es ist was ganz Merkwürdiges. Offensichtlich sollen doch, wenn das alles geklappt hat, wenn also die Transzendentalphilosophen das deutsche Volk belehrt haben und damit eine neue humane Qualität im Inland erzeugt haben, dann sollen sie auch exportierbar sein, dann sollen sie auch die anderen Länder, und zwar jenseits, nicht? Denn der Staat scheint dann bereits ersetzbar zu sein, wie Schiller sich auch mal vorgestellt hat, im Endstadium, dann ist das nicht mehr nötig. Das habe ich deswegen nicht rausgegriffen, diesen Aspekt, weil ich da keine so allzu großen Unterschiede sehe. Nicht? Es ist, was dahinter steht, tendenziell, ist die Möglichkeit in Deutschland, und dafür sind vielleicht Herder, aber vor allen Dingen Schiller und Hölderlin und Humboldt und vor allem Friedrich Schlegel auch verantwortlich in Deutschland, dass von da an als Literatur immer mehr als Gegengewicht zur Politik gesehen wird und dass es in Deutschland diese merkwürdige Allmacht vorübergehend von Literatur und literarischen Allmachtsgefühlen von literarischen Kreisen geben kann. Das, was man dann genannt hat, immer in Notzeiten, wenn die Politik versagt hat, das andere Deutschland. Da hat man immer die Literatur gemeint bei uns, die Juden ins Exil gegangen sind, haben in Südamerika gleich eine Zeitschrift gegründet, die hieß das andere Deutschland. Eine andere Identität als eine deutsche hatten sie erstmal nicht, jedenfalls keine kulturelle, da haben sie sich drauf zurückgerettet, oder das innere Reich und das äußere Reich. Dieser Dualismus, der entsteht, wenn ich es richtig sehe, da, wenn man nicht auf Luther zurückführen will, aber das ist mir zu wohlfall jetzt, der entsteht da nicht, weil da wirklich die Kulturnation gegen die Staatsnation ausgespielt wird und die Staatsnation kehrt für mich auch faschistisch nicht zurück. Sie wird nicht wieder ins Kalkül gezogen. Vielleicht habe ich sie nicht. Das sind Aktionsprogramme. Aber man muss doch sich sozusagen Folgendes klar machen. Diese Reden an die deutsche Nation werden in eine Situation hineingesprochen, in eine politische Lage hineingesprochen. Sie sollen eine Stimmung erzeugen, die gegen das bestehende System der politischen Fremdherrschaft gerichtet ist. Jedenfalls der Zusammenbruch Preußens und damit der Zusammenbruch der alten Ordnung in Deutschland führt Fichte dazu, sein Konzept vorzutragen. Und damit hat es zumindest indirekt eine politisierende, mobilisierende Wirkung. Während Fichte um 1800, ich weiß nicht genau, ob das nun 1780 oder 1802 entstanden ist, diese Bemerkung, Deutsches Reich und deutsche Nation sind zweierlei Dinge, das ist eine vornehm resignative Haltung. Er sieht ganz Europa in Flammen aufgehen und zieht sich eben zurück. Schiller. Er veröffentlicht noch nicht einmal diese Sache. Das interessiert ihn gar nicht, es berührt ihn nicht, weil sozusagen das Reich der Deutschen in einer anderen Welt gegründet sei. Und sicherlich inhaltlich gesehen gilt das auch noch für Fichte. Das ist völlig klar. Fichte ist kein Politiker, kein Verfassungstheoretiker, hat von diesen Dingen keinen Begriff, aber er fühlt sich durch den politischen Lauf der Dinge herausgefordert, sozusagen diese Propagandarede zu halten, die dann auch in ihrer Funktion politische Bedeutung gehabt hat. Das ist wichtig. Insofern gehört diese Rede doch in den politischen Aufbruch einer Nationalbewegung hinein. Das würde ich sagen. So hat sie jedenfalls sofort gewirkt, so ist sie verstanden worden, so ist sie rezipiert worden. Ja. Ja. Ja, fehlen mir die Kenntnisse um ehrlich. Also, kann ich nicht erwidern, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, nicht? Zu dem Zeitpunkt scheint mir die Projektion noch nicht da, nicht? Des neuen Staats, wohl aber der neuen Schule, nicht? Ja, der Stadtstaat, nicht? Ja. Walter, ja. Weil ich ein bisschen irritiert oder in Ihren Ausführungen, das ist ein leiser Verdacht, dass gelegentlich die Rezeption Fichtes im späteren 19. Jahrhundert bei Ihnen gleichgesetzt wird mit dem historischen Fichte dieses Jahres 1807/8. Ich glaube, da muss man jetzt doch kurz auf die Grundlagen der fichtischen Philosophie rekurrieren und auch sehen, dass für Fichte eine Trennung zwischen einer geistigen, einer Theorie, einem nur geistigen und einem politischen Engagement gar nicht möglich ist. Von ihm der Ausgangspunkt seines Denkens ist ja eben die bewusste, allbekannte Identität. Das heißt, wenn ich besonders intensiv reflektiere, wenn ich mir diese Einstellung verschaffe, dann so ist die Utopie Fichtes, dann wird das unmittelbar in politische Praxis umschlagen. Wie diese politische Praxis aussehen wird, das lässt sich nicht sagen. Das ist eine Utopie, und zwar in zweierlei Hinsicht, nämlich erstens in politischer Hinsicht, dass in diesem für Deutschland so katastrophalen Situation dieser Jahre 1807-8 es alles Menschenmögliche übersteigt, einen konkreten politischen Entwurf zu bieten oder überhaupt einen konkreten politischen, eine politische Lösung dieser Misere anzubieten, da ja nun auch der Politikbegriff, wie er bisher stattfand, nämlich als Politik, als gute Verwaltung, als Waltung eines lange schon kontinuierlich fortlaufenden Gebildes durch diesen napoleonischen Einbruch vollkommen zerrüttet ist. Also das heißt, die Idee von Politik lässt sich, wie sie bisher vorhanden war, lässt sich gar nicht mehr auf die Situation, wie sie nun besteht, anwenden, weil da ist nichts mehr zu verwalten. Das ist eine vollkommene Umbruchssituation. Und ich glaube, man kann in diesem Fall nicht den Zeitgenossen den Vorwurf machen, sie hätten jetzt sich also in eine Kulturnation zurückgezogen, und das ist eigentlich anders möglich. Es ist in diesem Fall nur doch möglich, dieses Ziel als eine bewusste Utopie zu bezeichnen, als ein Halten in der Gegenwart, das irgendwann mal praktisch umschlagen wird. Und ich glaube, dass man später im 19. Jahrhundert daraus dann die Trennung zwischen hier Macht und hier Geist gemacht hat, das ist ja nun eine ganz andere Sache. Die ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht da. Und deswegen, ich glaube, auch in einem anderen Fall, ich verstellte die Frage, ob nun sich das Konzept rassistische Züge enthielt. Also für mich ist der Begriff Rassismus in keiner Weise passend auf diese Zeit. Das ist eine Denkkategorie, die nicht vorhanden ist. Rassismus mit den aggressiven, naturalistischen Zügen später 19. Jahrhundert, die Frage kann man stellen, meine ich. Ja, um zuerst das Letztere zu sagen, das habe ich auch so nicht behauptet. Ich glaube, man kann es auch nicht sagen. Denn zwar gibt es diese Kulturwelt, die nur aus Germanen besteht und die alles Romanische aufgeschluckt hat, was ja vermutlich auch eine Rache ist an der Präpotenz der romanischen Literatur vorher, der romanischen Kultur vorher. Entschuldigung, jetzt habe ich... Moment, den Faden, tut mir leid. Nein. Ja. Ja, danke schön. Nein, ich habe vorhin gemeint, dass mir diese Rassismusfrage, es gibt in der Tat, ja, Rassismus ist es deswegen nicht oder vermutlich nicht, weil es keine Gegennation gibt, also keine Gegenrasse, keine minderwertige Rasse bei ihm. Jedenfalls, die benennt er so nicht. Es gibt irgendwelche weggelassene Nationen, also die antiken romanischen Nationen, nicht, die irgendwie sich vermischt haben inzwischen mit den Germanen. Aber es gibt eben nur diese merkwürdige Kultureinheit aus Germanen. Das ist in der Tat kein Rassismus, weil es die Hierarchie nicht gibt. Nicht? Die hochwertigen Weißen und die anderen nicht. Trotzdem, das ist nicht richtig. Den Begriff gibt es natürlich in einer Tour. Den Begriff gibt es natürlich in einer Tour, den Begriff der Rasse. Nicht im darwinistischen Sinn, ja. Nun ja. Aber in dem Zusammenhang, wenn halt so eine Theorie auftaucht, nicht, dass die Kultur plötzlich in Beschlag genommen wird für eine einzige Rasse, nicht, würde ich jetzt noch sagen, also für die Germanen, nicht, dann muss das Wort zumindest fallen, nicht, sonst weicht man dem Problem insgesamt aus, nicht, man kann es dann zurückweisen und man kann es dann akzeptieren. Ja, also vielleicht besser keine Konversation, aber tut mir leid. Das andere war die Frage, der transzendentalen der Transzendentalphilosophie und der Staatsbildung ist. Sie sagen, die Trennung von Geist und Macht, die gibt es da noch nicht, das ist eine Sache des späten 19. Jahrhunderts. Das ist natürlich nicht richtig, das, was Herr Mohler zitiert hat. Nicht? Deutsche Nation und deutscher Staat sind zweierlei Dinge. Und die Nation meinte die Kulturnation. Das ist ja das schon, nicht als Programm. Es gibt allerdings bei Fichte etwas Merkwürdiges. Er sagt einmal, wirklich interessieren tun ja nur seine Transzendentalerziehung. Er sagte einmal, die Deutschen sind auch deswegen prädestiniert, das transzendentale Volk zu sein, weil sie politisch, ja zeitlebens, eine Doppelloyalität hatten. Ich habe das übergangen, es gibt viele solche kleine interessante Aspekte bei ihm. Das heißt, sie hatten immer eine territoriale Heimat und immer das Reich als zweite Heimat. Sie konnten sich dahin orientieren und dahin orientieren. Sie konnten sogar zwischen den Territorien wechseln, wenn sie in Not kamen. Das hat kein anderes Volk, jedenfalls von denen, die in Frage kommen hier, an die Italiener denkt er in dem Fall, ich weiß auch nicht, ob es ganz vergleichbar ist. Und daraus sagt er, und deswegen, weil sie eben diese doppelte Loyalität haben, diese doppelte Bewertung des Politischen und diese doppelte Orientierungspflicht im Politischen, seien sie auch im politischen, im sozialen Leben schon transzendental. Nicht? Es gibt immer Denken und Gegendenken bei ihnen oder das Denken über das Denken. Nicht? Wer sich zum Territorium bekennt, muss immer rechtfertigen, wie er dann eigentlich zum Reich steht. Wenn man das konsequent weiterführt, dann müsste man sagen, Fichte müsste ja eigentlich dem alten Reich nachhängen. Denn er müsste sagen, im selben Moment, wo wir den westlichen Einheitsstaat auf uns übertragen haben, wäre der Nährboden für das transzendentale Denken, für die transzendentale Weiterbildung der Nation beseitigt. Nicht? Aber daraus zieht er keine Konsequenz. Das ist ein Gedankenblitz. Der Verdacht besteht bei mir, bei den Schriftstellen ist es in der Tat so, während die Reichspublizisten der zweiten Jahrhunderthälfte doch immer noch den Gedanken des zweiten Weges in Deutschland immer wieder entwickeln und sagen, Deutschland ist ja eigentlich, um auf Montesquieu zu antworten, bereits eine vorweggenommene, etwas verkommene, gewaltengeteilte Verfassung. Man muss sie nur wieder aufnutzen, man muss sie nur reformieren. Tun das die Dichter und Schriftsteller, von denen ich gesprochen habe hier, die also die Sache der Nation betreiben, nicht. Denen schwebt doch immer als das wirkliche Ideal der einheitliche Nachbarstaat vor, auf den wollen sie raus. Und ich nehme an, dass auch Fichte auf ihn raus will. Nur das ist widersprüchlich, ist inkonsequent. Das eigene Deutsche wäre dann doch das Föderale und die Doppelloyalität, und mir gefällt das auch besser, muss ich gestehen, das wäre der richtigere Weg gewesen, wenn wir mehr politische Intelligenz gehabt hätten, die das, die andersartig, also den zweiten Weg reflektiert hätte, nicht? Da gibt es eben das föderale Prinzip und da gibt es eben das zentralstaatliche Motiv. Aber das bleibt, meine, das ist so unentschieden in den Reden an die deutsche Nation, dass man das nicht berechtigt ist, ein Hauptthema seines Denkens zu machen, seiner Analyse zu machen. Grazie. Bitte. Lieber Herr, meine Frage richtet sich auf den ersten Teil Ihrer Ausführungen, wo Sie die geschichtsphilosophischen Konzeptionen besprochen haben. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinten Sie, dass es in der Weise, wie Herder Montesquieu's Theorie übernommen hat, eine Art Theologisierung des Gedankens von Volk gegeben hat. Also dass jetzt Volk nicht mehr als eine zivilisatorische Gemeinschaft verstanden wurde, sondern als eine, die aufgrund von Geburt bestand. Und was mich jetzt daran interessiert, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es in dieser Zeit auch auf anderen Ebenen so eine Theologisierung gibt, also dass, wie das Karin Hausen gezeigt hat, auch nicht mehr nur soziale Kategorien der Geschlechter entwickelt werden, sondern Geschlechtscharaktere. Das heißt, es gibt so eine Art Theologisierung, wenn man dieses Wort verwenden darf. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie dazu Thesen haben oder ob es Thesen dazu gibt, wieso ist diese Wende in Richtung Theologie. Danke. Nein. Ja, da muss ich, also in Ihrer, im Hinblick auf Ihre Frage, muss ich passen. Ich glaube und andere glauben zu erklären zu können, warum Herders Antwort auf Montesquieu, und es ist ja wirklich eine Antwort, er hat ja das Der Montesquieu hat ihn beunruhigt. Er hat ihn gelesen und wieder gelesen und immer wieder kommt er auf ihn zurück. Nicht? Warum Herder auf diese These vom Volkscharakter einer Nation oder vom volkhaften Ursprung einer Nation als seine wirkliche Eigenart kommt? Sie müssen sich klar machen, wenn Nationalismus in einem Modernisierungsprozess den Konfessionalismus ablöst, dann doch vermutlich deswegen, weil der Nationalismus die Form ist, die größere, quantitativ größere Identitätseinheiten herstellen kann. Nicht? Also die Mittelklasse, die PS macht, kulturgeschichtlich, politisch, sucht nach größeren Identitätsmöglichkeiten, ist eine der Thesen zur Nationalismusentstehung. Und dann muss sie den Konfessionalismus überwinden und kann im Nationalgedanken bereits mehr Leute zu Loyalitäten oder ja, zu Loyalitäten bringen. Und damit entsteht natürlich auch sowas wie Gemeininteresse. Herder hat bewusst oder unbewusst sicher an diesem Trend teilgenommen. Aber in Deutschland war es eben nicht möglich, auf der gesellschaftlichen Ebene, so wie das Montesquieu gemacht hat. Montesquieu hat die Struktur von geschlossenen Gesellschaften, von relativ einheitlichen Gesellschaften, die noch dazu zentriert waren in Metropolen, analysiert. Und dann kam er zu einem Nationalcharakter als Verfassung oder als Verfasstheit, wie wir vorhin sagten. Herder hätte 300 oder 1200, je nachdem, unterschiedliche Einheiten analysieren müssen. Und er hätte immer Identitäten oder Loyalitäten oder Quantitäten zustande bekommen, Identitätsquantitäten zustande bekommen, die im Endeffekt uninteressant gewesen wären. Und dann hat er eben, musste notgedrungen auf eine Kategorie stoßen, die über dem Territorialen, über der Kleinnation liegt, die in Deutschland vorhanden war. Und dann hat er das Volk entdeckt, das Biologische, wenn Sie so wollen. Ich würde dann eher so sagen, wenn Sie sagen, zu dieser Zeitpunkt an wird auch das Speziesdenken individualisiert, ne? Dann würde ich sagen, dann hat ihm das vermutlich geholfen, ne? bei seinen Suchen nach so einer spezifisch deutschen Identifikationskategorie. Herder war nicht penetrant in diesem Genetischen. Er hat dann nicht gesagt, in der deutschen Wurzel steckt A, B, C, er hat das nicht spezifiziert, ne? Er hat nur immer darauf insistiert, nationale Eigenarten werden früh festgelegt und sind früh am reinsten da, wie bei Kindern eben, seien früh am reinsten da. Später werden sie überformt von Kultur und von Einflüssen, da kommt natürlich der Rousseau rein, nicht? Später werden sie überformt von Kultur, werden sich entfremdet und so weiter. Wer also das Reine eines Nationalcharakters, eines Volkscharakters sucht, muss im ursprünglichen, in der Frühzeit, den frühen Dokumenten der Dichtung oder bei den Naiven oder bei den Bauern oder bei den Kindern oder schließlich auch noch bei den Frauen, weil die nicht so im Kulturprozess und im politischen Prozess stehen, nachforschen. Also die Naiven und die Ursprünglichen, die verfügen viel stärker über Nationaleigenart. Ja, also alles das, was wir auch in Anführungszeichen Volk nennen, das sich nicht irgendwie profiliert hat auf kulturelle Art. Ja, weitere Fragen? Bitte. Ich habe es gerade ganz kurz angedeutet. Name, bitte. Zu Horst. Und zwar haben Sie den Namen Rousseau erwähnt. Und ich denke da also an das Werk Emile von Rousseau. Und ist, also meine Kenntnisse von Emile sind nicht besonders reich. Deswegen würde ich da gerne mehr wissen. Also wie steht, gibt es irgendwelche Beziehungen zwischen diesen Erziehungsmodell, das Fichte ausarbeitet und dem Emil von Rousseau. Ja, ja. Also mit Sicherheit, nicht? Mit Sicherheit, weil ja Rousseau alle Erziehungskonzepte des Jahrhunderts beeinflusst hat. Es ist allerdings so, dass Fichte unmittelbar an Pestalozzi sich anschließt und fast nur von Pestalozzi spricht. Und da wiederum als den entscheidenden Punkt Pestalozzis Volkserziehung, seine Liebe zu den Armen vor allen Dingen und seine Notwendigkeit, dass man wirklich alle erzieht, gerade die, die sich keine Bildung leisten könnten, auf die vor allem sein Augenmerk legt. Von daher konnte er dann seine Gedanken einer gemeinsamen, einer und so weiter. Ich habe das ausgeführt, Sie erinnern sich daran. Ja, ist mir einigermaßen klar, was im Emil steht, aber wie weit das eingeht. Das Interessante am Emil und an der Staatlichkeit ist ja diese merkwürdige Wendung zum dieses Einbiegen des gut erzogenen in die Volonté générale, nicht? So müsste man die Frage stellen. Also bei Rousseau wird der Einzelne, übrigens überhaupt keine Schulen, das ist ja eine Einzelerziehung, die da vorgeführt wird, zu einer Art von fast fichtischer Freiheit erzogen, zu einer Selbstständigkeit, die natürlich auch, wie wir wissen, Kant gefallen hat. Und dann irgendwann kommt dieser so ideal erzogene Mensch qua Reifezustand und qua Qualitätssprung zu dem Entschluss, sich dem Kontrasozial zu unterwerfen, also sich oder den Volonté générale sich zu unterwerfen. Sich so schlägt dann gewissermaßen auf eine auch etwas geheimnisvolle Art und auf eine etwas deutsche Art, aber die Franzosen sagen ja immer, Rousseau sei eigentlich ein Deutscher, nicht? Auf eine etwas deutsche Art, Individualerziehung zur Freiheit in Gemeinwohl um. Ich versuche jetzt gerade eine Aufgabenstellung zu formulieren, also eine Hypothese zu formulieren, die ich aber selber nicht untersucht habe. Ob das ähnlich bei Fichte ist, das müsste ich jetzt prüfen oder müsste man prüfen, einer von uns, Sie oder ich. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Ne? Dann kämen wir natürlich wieder dahin, wo auch Herr Mulak schon hin wollte, dass im Hintergrund Fichte schon, im Hinterkopf schon eigentlich den neuen Staat hatte. Ne? Dann, ja, das kann man mit Rousseau befolgen. Ich glaube, der Name Rousseau fällt einmal in den Reden und solchen Nationen. Grazie. Altre domande? Io vorrei invece fare un'altra domanda. Eine Frage, die bis jetzt noch keine Antwort also von Ihnen gehabt hat, und ist gerade appunto la questione. Allora, il problema della modernità, com'è che si pone? Esiste in Fichte una preoccupazione per la modernità? Cioè, per una novità del suo intervento rispetto a... Das ist natürlich eine schwere Frage und ich habe mir die auch gestellt. Inwieweit ist das, was geschieht zwischen diesen Spätaufklärern? Ich habe von einer Revision gesprochen, ich habe von einer Remythisierung gesprochen und sogar das Wort mal angeboten, für die Diskussion vielleicht auch ein Verrat der Spätaufklärung gesprochen. Wie weit lässt sich das als Modernisierung retten? Ich würde sagen, ja, das ist natürlich ein Modernisierungsprozess, weil die Entwicklung von Nationalismus, der Weg des Nationalismus, einer der Wege in die Moderne ist, wie immer man ihn wertet, nicht? Ob man nun deutsch-geschichtsphilosophisch auch immer noch festhält an einer Aufwärtsentwicklung, notwendigen qualitativen Fortentwicklung, stufenweisen evolutionären Fortentwicklung der Welt, oder ob man andere Konzepte inzwischen bevorzugt. Das ist ein Phänomen der Moderne. Und dann müssen wir uns natürlich abfinden damit, dass Modernisierung im 19. Jahrhundert unter dem Aspekt des Nationalismus heißt, dass auf einer äußerst säkularen Ebene, denn es geht wirklich nur um den Staat in der Auseinandersetzung mit dem Nachbarstaat, also um verdeckte Interessen, nicht? Um eine Interessenspolitik, also auf äußerst verdeckter Ebene Nun, ich suche einen Ausdruck dafür, der halbwegs passt, also Mythisches wieder, oder sagen wir mal Pseudoreligiöses, also Irrationales, in die Dispositionsmasse hinübergerettet wird, in die politische. Ich bin da zu unerfahren. Ich weiß nicht, wie man da im 18. Jahrhundert drüber spricht, über all diese merkwürdigen Mythen, die alle Nationen in ihren nationalen Diskurs aufnehmen. Ich nannte es Mythen oder Mythenkritik. Das liegt mir einfach von der frühen Neuzeit her. Da kann man das so nennen. Irrationalismus ist zu abgegriffen. Aber es Pseudo-Religiöses ist vielleicht zu wenig. Jedenfalls, das, was Fichte so schnell von der Hand geht, nämlich dieser Sprung ins Religiöse oder diese Übertragung, diese Kontrafaktur, nicht, von religiösen Denkmodellen in sein politisch-nationales Denken, das hat ja Konjunktur gehabt in der Portfolio. Und ich glaube, bei allen Nationen, wenn ich richtig sehe. Und das ist gewissermaßen mein Angebot zur moderne Diskussion. Das heißt, moderne heißt nicht Entmythologisierung im hegelischen Sinn, vom Mythos zum Logos, sondern moderne heißt neue Remythologisierung auch, nicht? Und das wäre, was hier anzubieten ist. Nur, ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck Mythologisierung annehmen können, nicht? Das ist mein großer Zweifel. Molte grazie, molte grazie. Ci sono ancora domande specifiche, c'è ancora qualche minuto, ma proprio poco, se no chiudiamo.